Ach, ich bin heute mal bescheiden. Ich sag mal einfach bloß mal so. Ach, Tachchen, sag ich bloß mal. Jetzt ziehst du vielleicht meinen Plattenregler runter. Das ist nicht meine Platte. Wer ist denn? Na, meine ist es doch nicht. Naja, aber guck mal. Ach, jetzt macht ihr hier die armen Mädels für verantwortlich. Du. Wie heißt denn? Naja, oh ja. Wie heißt was? Hip-Hopper. Was denn? Nicht! Ich wollte ernsthaft anfangen. Jetzt ist es schon wieder vorbei. Scheiße, ja. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Macho wollte ich nur sagen. Und jetzt machen wir Blasmusik. Terror. We'll be right back. Pipewash heißt diese wunderbare trompetengeführte Terrorband. Kollege Langfeld hat vorhin gefragt, was ein Net-Label ist. Net-Label ist zum Beispiel 4boxes.com. Da kann man jede Menge dieser Musik in deren Zentrum dann immer, und das führt dann hier wieder aufs alltäglichst Fritzhafteste zurück, Musik, die angeführt wird vom Trompeter Mike Hagedorn. Mike Hagedorn war hier eben trompetenmäßig zu hören. Wir haben letzte Woche schon einen Song von denen gehört. Da in einer etwas anderen Besetzung, nämlich als Ridiculous Trio mit lauter Stooges Covern. Hören wir vielleicht nachher noch einen Song. Das war eben Clobberin' Time von Type Wash mit Mike Hagedorn an der Trompete, zu finden unter www.4boxes. 4 als Zahl, boxs.com, 4boxes.com, und da findet man's dann. So, Kinder, Sprechfunk, hab ich schon gesagt, oder? Telefonnummer, hab ich die schon gesagt? Soll ich mal die Telefonnummer sagen, ja? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche, genau. Nimm dein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Mann, und dann reden wir, worüber reden wir? Es gibt ja Zeiten, in denen Gespräch über Bäume ein Verbrechen ist, sagt Brecht. Sollen wir jetzt über Massenarbeitslosigkeit reden? Andererseits irgendwie, wenn die anderen schon alle keine, ich hab da auch keine Idee. Naja, was wäre denn Thema der Woche? Oder, hallo, wer bist denn du da? Ach, kick mal einer an, und wer bist du? Ja, hier ist Andy. Hallo, Andy. Aus Hamburg bin ich. Aus Hamburg? Jau. Na, du klingst aber gar nicht so hamburgerisch. Da denkt man doch irgendwie eher so der ans Pizzastein und so. Ja, ne, ich bin ja hier aus Gramzow hergezogen, wa? Was bist du? Ich bin aus Gramzow hergezogen. Warum? Aus Gramzow? Jau. Mensch, Meier. Ja, warst du schon mal in Gramzow? Nee, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich sicher mal durchgefahren. In der Uckermark. Ja. Wurden da genau, sag mal nochmal, zwischen? Zwischen Schwedt, ja, na gut, aber zwischen Schwedt und Prenzlau ist eine Menge Platz. Ist sowieso eine Menge Platz in der Uckermark, oder? Das ist erstaunlich, was da an Platz ist. Unglaublich. Ja. Dafür stellen sie da überall idiotische Windräder hin. Ja, woher wissen sie das? Naja, weil man es sieht. Ach so. Ja, also so viel Platz ist dann doch nicht, dass man die Windräder nicht sehen würde. Ja, das darf sein. Genau, und da war ich doch selber ein alter Uckermärker bin. Ich bin doch gewissermaßen Gummistiefelträger im Geiste. Ja, ist doch schön, oder? Wie kommt man denn als Gramzower nach Hamburg? Ja, man würde ja denken, wenn man mal richtig weit wegfährt von Gramzow aus, dann eben nach Schwedt oder nach Prenzlau. Aber Hamburg, das ist ja praktisch schon wie Ausland. Ja, nee, mein Kumpel, der ist auch Andy, der wohnt auch in Hamburg. Sag mal, haben die euch alle, ey, hier, alle Gramzower mal auf dem Marktplatz versammeln, alle, die Andy heißen, Herr Hand hoch, schwupp ab nach Hamburg! Wir wollen euch hier nicht wiedersehen. Dom, dom, dom. Fährentädern, Tätärenfedern raustreiben. Nee. Wie alt bist du denn? Ich. Ja. Oh. Na, du sagst doch mal 16, ist doch schon klar. Das war doch dann aber nicht deine Entscheidung, nach Hamburg zu gehen, als 16-Jähriger, oder? Da wird man doch von den 14. Oh. Joi. Oh Mann, da bist du von Mutti und Vati entführt worden praktisch. Nee, ich bin zu meiner Schwester gezogen. Und deine Eltern? Ja, meine Eltern, die sind noch hier, also... Wo hier? In Gramzow oder in Hamburg? In Gramzow. Was machen die denn da in Gramzow? Vermissen die denn ihr Soni nicht? Irgendwie einer muss da die Schweine füttern und den Stall sauber machen. Nee, sowas haben wir nicht. Habt ihr nicht? Nee, aber ich wollte mal sagen. Jetzt, wo du weg bist, ist kein Schwein mehr zu Hause, wa? Ja. Was wolltest du denn sagen? Ja, ich, ein Kumpel von mir. Echt? Ja. Nein! Ja. Einen Gramzower nehme ich an. Nee. Nicht ganz. God save the Gramzower. Wann dann? Na, die haben ja schon mal einen MP3-Song geschickt. Wann? Das muss aber schon ewig her sein, oder? Hießen ja, die üble Mugge? UM? Wie UM? Ob die so hießen? Nee. Nee, ich glaub nicht. Was haben die denn für einen Song geschickt? Ja, ich weiß es doch nicht. 14 bist du? Jo. Da bist du quasi 91 geboren? Nee, 90. 90? Jo. Mann, da ist ja die schönen Seiten, die schöne Zonenzeit, die er mir mit dir kriegt. Nee, naja, zum Glück nicht, ja. Nur noch so als Gespräche bei Gramzow, in Gramzow am Konsum. Hat sie eigentlich einen eigenen Konsum in Gramzow? Ja, 100%. Oder ist, echt? Klar. Na, ist ja so selbstverständlich nicht. Gibt ja tausende Käfer, die haben ja nichts. Wenn sie richtig Glück haben, haben sie eine alte, ledierte Bushaltestelle und die Erinnerung an früher, an die Zeit, als sie da noch Busse gehalten haben. Nee, hier Gramsow ist ja der älteste Ort in Uckermarch, wa? Echt? Ja. Uckermarch, sagt er. Ja, ehrlich? Oh, so ist es. Wer weiß denn das? Ja, das hört man mal. Das sagen die Gramsower aus Angeberei, weil sie hoffen, dass jetzt Touristen kommen. Zahlungskräftige westdeutsche Touristen. Mit so einem Baedeker Reiseführer die Uckermark unterm Arm. Wir suchen das älteste Kaff in der Uckermark. Gramsow, toll. Mann. Lieber Freund. Ja. Du weißt ja nicht, was heute quasi für ein Jahrestag ist. Doch. Was denn? Na, heute ist Frühlingsanfang. 1. März. Nee, 21. ist Frühlingsanfang. Nee, eigentlich ist heute schon Frühlingsanfang. Nein. Doch. Sag mal, ihr Gramsow habt so echt eine andere Zeitrechnung, oder? Nee, das hast du nie in der Nachricht gehört, oder? Nee. Wo denn? Aber der kalendarische Frühlingsanfang ist genau, wenn wenn der Tag so lang ist wie die Nacht und das ist 21. März. Gut zu wissen. Und Sommeranfang ist, wenn der Tag am allerlängsten ist. Und Winteranfang ist, wenn der Tag am allerkürzesten ist. 21. Dezember. Ja, wenn du das sagst. Ja, ist so. Ja, ist gut zu wissen. Ich kann nur noch mal im Internet kicken. Nee, das ist mir jetzt zu mühsam. Nee, ach so, wie ist denn so in Hamburg, sag mal? Hamburg ist doch nur nicht so schlecht, oder? Oh, Reeperbahn und schön. Also ein bisschen interessanter als Gramsow, könnte ich mir vorstellen, ist es wahrscheinlich doch. Und nicht den Gramsow, ist ja die älteste Ort in der Uckermark. Ja, du kannst mir ja mal besuchen kommen. Ich war schon mal in Hamburg. Nee, ich meine jetzt hier in Gramsow, wenn ich mal hier bin. Echt? Würdest du eine Führung machen? Ja, klar. Weil das sind denn jetzt so wirklich die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Gramsow, was man unbedingt haben muss. Jetzt komm hier nicht mit der ledierten Bushaltestelle. Nee, Klosterruine. Klosterruine? Jo. Ein kaputtes Kloster, meinst du? Ja, na ja, klar. Na, warum soll ich mir ein kaputtes Kloster ankicken, wenn es woanders ganze Klosten gibt? Naja, weil, ach so, naja, das stimmt. Ja, siehst du, oder? So muss man das ja auch mal sehen. Gibt ein Heimatmuseum. Oh, das klingt echt total prickelnd. Und ein Eisenbahnmuseum. Oh. Jo. Du hast mal gesagt. Sag mal, was waren so in deinem Leben eigentlich, sagen wir mal, das schrecklichste Kaff, in dem du schon mal warst? Der schrecklichste Ort. Wie der älteste Ort? Der schrecklichste Ort. Der einen so angesprungen ist und man sofort dachte, ey Mann, ey, durch diese hier nur mit geschlossenen Augen durch. Oder irgendwie so. Ja, warte mal kurz. Der schrecklichste Ort. Ja, oder so der traurigste oder der irgendwie herzzerreißendste oder der langgähnend langweiligste. Weil du jetzt gerade ganz so gesagt hast. Nein, nee! Naja, also eigentlich, der Ort kann man nicht sagen, das ist schon eine Stadt, wa? Was denn? Na sag mal, warten. Ich will ja nicht sagen, aber... Hamburg? Nee. Nee, Gramsow? Nee. Hannover. Hannover? Ja. Warst du mal in Hannover? Ja, klar. Ja? Ja, klar, ist voll Freude. Wollen wir die Top 10 der schrecklichsten, abstoßendsten, langweiligsten, beklopptesten, gähnend verursachendsten, brechreizerzeugendsten Orte? Du würdest sagen, Hannover führt ganz weit oben. Jo. Hannover ist quasi noch schlimmer, also noch irgendwie, sagen wir mal, also es schwebt quasi eine Oase gegen. Ja, kann man sagen, wa? Echt? Ja. Gut. Ein Schwedt, das ist eigentlich auch nicht so schön. Was warst du? Ja, Schwedt ist jetzt auch nicht ganz so prickelnd, muss man schon... Da habe ich früher mal gewohnt. Ehrlich? Da wurde ich geboren. Ach so. Ach, jo. Guck mal einer an. Ja, aber Schwedt sieht ja auch so ein bisschen wie so breitgeschlagen aus, oder? Ja. Als ob jetzt mal alles eng beieinander stand und dann hat aber einer mit der Hand ruffgewatscht und dann ist es so komplett in die Breite gegangen. Jo. Ja. Ja, man weiß ja auch, wer ruffgewatscht hat. Das war der Russe beim Oderübergang. Wie bitte? Die reißen alles ab und machen alles neu. Ja. Ich glaube, in ein paar Jahren ist Schwedt nur noch irgendwie ein... Klar, reißen die alles ab, machen alles neu, aber ist schon komisch, wenn die Neubauten abreißen, was soll man da neu machen, wa? Jo. Reißen Neubauten ab, machen Neubauten hin. Ja, wir haben im Altbau gewohnt. Ja? Und ach echt, da gibt's doch aber praktisch ja keine in Schwedt. Was? Da gibt's doch aber ja keine Altbauten in Schwedt. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Naja, wobei so eine Straße gibt's ja immer noch, wa? Die haben sie gerade so. Ja, kann sein. So bewahrt. Ja, aber die ist dann noch 30 Meter lang. Kann sein. Ey, das ist hier echt so schön, die schöne Altstadt. Ja, doch, kann sein. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob Neubau oder Altbau. Kennst du denn Oder Center in Schwedt? Ein Spitzenort, ja, oder? Ja, meine Mutter. Echt? Ja, bei Deichmann. Super. Ich will ja keine Werbung machen, aber ja, geht alle da hinkochen. Ja, ja, natürlich. Kann ich mir jetzt vorstellen. Wenn du sagst, dass deine Mutter da arbeitet, dann werden die Leute irgendwie weder Kosten noch Mühen noch Zeit scheuen, ins Schwedt-Oder-Center zu Deichmann zu gehen. Genau. Gut, Hannover meinst du, gehört unter die Top 10 der beklopptesten Orte? Jo, also würde ich sagen. Schön, aber ich wollte noch sagen, hier, ja. Tempelhof rockt. Was willst du, Tempelhof rockt? Jo. Rockt, Tempelhof rockt? Jo. Wobei, ich finde, der Tempelhof könnte, hat ja gute Aussichten, auf Platz 2 zu kommen, oder? Findest du nicht? Ja, ich weiß nicht, aber... Naja, gut, ich meine, wenn dein Herz dran hängt, warum nicht? Ja. Das Beste, was ich je gesehen habe, das war eigentlich das Märkische Viertel in Berlin. Das ist doch auch spitze, oder? Da fühlt man sich ja wie ein Schwed. Nee, da fühlt man sich wie geboren, da fühlt man sich einfach geil. Da fühlt man sich wie geboren da? Ja. Na, weil du in Schwed im Neubauviertel geboren bist. Das kann sein, im Ghetto bin ich da geboren. Genau, weil du in Schwed im Ghetto geboren bist und da denkt man dann, Mensch, ey, Märkische Viertel, MV, geiler Ort. Ja. Oder? Ja. Führt eigentlich die Top 10 der coolsten Orte in der Welt an. Ja, in welchem Bezirk wohnst du denn eigentlich? Sag ich nicht. Sag mal. Warum denn? Ah, das klingt dann wieder so blöde Arschloch mich. Prenzlauer Berg. Oh. Geil. Aber nur weil ich da nicht weggekommen bin. Da ich war meine da, Schwester auch. Weil ich da schon immer war und dann bin ich da auch geblieben. Da wohnt meine Schwester auch. Ja, na, inzwischen ist das ja so ein Bezirk, der sich komplett mutifiziert und wo nur noch so schickimicki Idiotenläden mit Schuhen für 580 Euro aufmachen. Und Coffee to go. Und ein Croissant wird ja noch hinterher geschmissen. Ja, aber lass mal richtige Bratkartoffeln mit Dings. Passiert auch nicht. Nee. Naja, so ist das Leben, so ist das Leben. Was sollen wir machen? Mann, 1. März. 1. März, 85, vor 20 Jahren ist Gorbatschow Generalsekretär der KP der Sowjetunion. Oh, super! Jo. Und vor allen Dingen ist 1. März immer im Osten Tag der NVA gewesen, ist mir vorhin eingefallen. Nee. Ja, natürlich! So Zweiter Weltkrieg muss es gewesen sein. Nein, nicht Zweiter Weltkrieg. Naja, so. Nein, 1. März! Meinst? März, 1. März! Nee, glaube ich. Doch! Natürlich! Ja, mein Vater war auch bei NVA. Siehste? Warst du da auch? Dann spielen wir den, ja, na logisch. Stimmt es, dass man da in den Schrank, in Spind in geschlossen wurde? Da haben wir welche. Es kam drauf an. Auf jeden Fall gab es ein paar bekloppte Rituale. Musicbox nannte man das. Dann haben sie sich in den Schrank gesperrt und eine Mark oben drin geschmissen und musstest du singen. Ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Ich habe auch keinen eingesperrt. Haben sie den Schrank gerüttelt. Genau. Fies, oder? So sind Männer, wenn man. Männer ohne Aufsicht. Männer ohne Aufsicht echt total schrecklich. Wie Arschlöcher eben. Aber so Männer eben. Männer ohne Aufsicht. Jo. Schrecklich. Jo, ey, warte mal. Andi. Jo, Kunna. Mann, das war ja aber echt ein richtig schönes Heimatgespräch mal. Kunna. Was hast du denn in Hannover gemacht? Da war ich auf der Expo. Eieiei. Na, das ist aber auch schon eine Weile her. Jo. Da warst du ja gerade mal so tischhoch, oder? Ja. Da hast du ja da wahrscheinlich eben Kinderstühlchen gekriegt, wenn Mutti und Vati was essen haben in der Gaststätte. Ach, das war da 2000, wa? Ja, ja, irgendwie so, 2000 oder 2001 oder was? Da war ich im Hollandzelt drin, habe ich ordentlich eine Runde gekifft. Im Hollandzelt? Wie alt warst du denn da? 10. Da haben die im Hollandzelt auf der Expo gekifft? Klar, da habe ich Dope. Du erzählst aber auch Räuberpistolen. Ach, da hab ich Dope. Quatsch. Da haben sie dir deinen Schnuller in Bier und Honig getaucht. Und die sagt, das ist Kiffen und du hast da ist es in die Augen verdreht. Und sie sagt, geil, die holländischen Zelte. Freundchen, ich danke dir für deinen Anruf. Na, was denn jetzt? Hey, okay, ich muss ja hier weitermachen. Nee, ich wollte noch was sagen. Mann, das ist ja hier total hektisch. Ja. Was denn? Ja, ich wollte noch sagen, hast du Butter auf den Stuhl, kannst du wichsen wie ein Bull. Boah, reißt mich jetzt nicht so um, muss ich mal sagen. Nee. Meinst du? Nee. Da sammeln wir noch weiter. Ich meine, es gibt ja schöne Sprüche, aber die richtig tollen. Scheiße an der Fahnenstange sieht gut aus, doch hält nicht lange. So weit ist was Schönes. Was war das mit dem Frosch eigentlich nochmal? 3 Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank. Scheiße in der Lampenschale, schafft gedämmtes Licht im Saale. Tschüss, Andi. West-Berlin, Mann. West-Berlin, Alter. Ja, Tempelhof, Ruhls. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. So, jetzt für alle, die von denen der Vati bei der Armee war. Volksarmee, wenn ich groß bin, geh ich zur Volksarmee. Ich fahre einen Panzer, ratata, ratata. Rom-Tam-Tam, Rom-Tam-Tam, ich baue große Brücken, Rom-Tam, Rom-Tam-Tam. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee, wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich werd ein flinker Funker, da-di-dit, da-di-dit. Ich werd ein flinker Funker, da-di-da-di-dit. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich lade die Kanone, rum bum bum, rum bum bum. Ich lade die Kanone, rum bum rum bum bum. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Tja, Gerald, da staunst du, oder? Das mussten wir. Staune und das, staune, was für Songs du hier auf Lager hast. Mussten wir heute früher immer singen. Das sind tolle Lieder, die man immer wieder Lieder, gerne hört. Statt Abendbrot. Auf denen man praktisch immer wieder reinmachen möchte. Das waren Sachen, möchte, die wir singen. Man möchte mitsummen, man möchte einfach dabei sein. Man fragt sich, warum habe ich diese Zeit verpasst. Die mussten wir singen und statt Abendbrot. Ja, das war noch Zeit. Jetzt lachst du wie Krümelmonster. Warum auch nicht? Weil lieber, ja, warum auch nicht? So, was ja, hast du denn gesungen in dem Alter? Bitte was? Was hast du denn gesungen in dem Alter? Du sag mal ruhig ehrlich. Jetzt sag mal. In dem Alter, wann war das denn? Ich hab doch keine Ahnung, was denn in was im Alter. Zweite Klasse warst du. Musst doch auch irgendwann mal zweite Klasse gewesen sein. Zweite Klasse. Oder bist du nach der ersten abgegangen und hast gesagt, ich werde Nachrichtensprecher? Wir sind zum, ich bin zum ersten Mal gesanglich getestet worden, in der fünften Klasse erst. Danach hatte ich Kinder gefragt. Im Osten, im Quatsch, im Osten, im Westen, wo ich ja. Sag mal, dass ihr immer so ausholen müsst. Da war eine präzise Frage. Bei einer Grundschule hatten wir ja überhaupt noch kein Frage, Singen. Aber jetzt und dann. Da durften wir noch nicht singen. Nee, und dann in der fünften Klasse sind wir. Wie war denn die Frage? Verboten. Mein Gott. Was du in dem Alter gesungen hast, ach in der so zweiten Klasse, dritten Klasse? Ja, überhaupt nichts. Was ja nicht, glaube ich dir nicht. Bei uns gab es doch keine nein Musik zu der Zeit. Nee, jetzt willst du bloß deine eigene Beklopptheit quasi. Das stimmt nicht. Ich weiß doch ganz genau. Nein. Bemänteln. Nein. Nachdem ich mich hier zu dieser Beklopptheit, Gott sei Dank bin ich ja nicht groß geworden, sonst wäre ich bei der Volksarmee, gewissermaßen Beklopptheit einräume, ja, machst du hier den coolen Hannoveraner. Das hat nichts mit cool zu tun. Wir hatten keine Musik bis zur fünften Klasse. Wir haben nichts gesungen. Den coolen Hannoveraner. Singen war dann total hast du doch, schlecht. Dann hast du wahrscheinlich Flipper, Flipper, gesungen. Ja. Oder Dem, Dem, Dem, Dem, Bonanza. Irgendwas, was du dir aus dem Fernsehen über heute ja, du machen. Weißt doch alles. Was erzählst du mir denn da? Naja, ich frage dich. Wieso soll ich denn das nochmal wieder sagen? Wieso soll oder hast du lieber wissen, zauberhafte Genie geguckt? Ja, oder auch sicher denn alles. Ja, dreh mir doch alles an, was du na willst. Ich hab alles gesungen, nicht was du oder willst. Oder Pater Braun-Krimis. Achso, jetzt weiß ich wieder eins. Händchen klein ging oh, allein na, in die schöne alle Welt. Alle meine Händchen ja kommen auf dem See. Naja, und? Naja, ja, na, aber ob sind die nicht spezifischere Sachen? Was denn von denen spezifisch du die Hoffnung denn jetzt haben könntest, dass ich die nicht kenne. Rücks gut. Was? Gut. Von denen du die Hoffnung haben könntest, dass ich die nicht kenne. So wie du natürlich nicht singen kannst. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volks. Damit ja habe ich dich jetzt quasi überrascht. Ja. Und jetzt möchte ich von dir bitte auch überrascht werden. Kann ja nicht immer sein, dass ich immer nur dich ja überrasche. Ja, mir fällt immer nur eins ein, aber das war eben ja noch nicht in der zweiten eins oder in der dritten. Na, wir schlafen ja nicht auf Betten, wir schlafen nicht auf Stroh, wir schlafen auf Toiletten, dabei ist uns auch kein Floh. Jetzt hast so, ja, das haben reicht wir auch jahrelang ja durchgezogen. Ja, ist doch schön, reicht doch auch. Du hast ja dich jetzt hier total zum Löffel gemacht. Der wollte ich eigentlich nicht erreichen. Ja, super. Ist eingetreten, ist mir gelungen. Vielen Dank, Gerald Kötter-Heinrich. Ja. Dann können wir jetzt vielleicht langsam mal zu den Nachrichten kommen. Wenn's nach mir geht, immer. Ist immerhin schon 22.35 Uhr. Ja, ich immer. Mann! Pass auf, ich werde hier vor irgendwelche Sachen gestellt, mit denen ich überhaupt nicht rechne. Natürlich. Ich muss hier gleichzeitig auf Tore achten. Ich muss auf. Klasse durften wir überhaupt nicht. Ja, ich durfte. Ja, und in der fünften Klasse gab es dann einen Test. Und in der fünften Klasse bin ich im Gesangstest durchgefallen. Und in den Werkunterricht geschickt worden. Ich stärker für Leder entschieden. Und ich durfte da sogar eine Zeit lang bei den Handarbeiten. Ja, beim Singen bin ich auch durchgefallen. Da hieß es auch gleich, alle Mai Kuttner Danke setzen. Ja. Ja, so. Ja, und können wir uns noch die Hand reichen? Oder sogar die Lippen? Ja, aber erst. Halt mal deine Lippen bitte drüben. Geh halt. Ja, ist okay. Sag mal, das ist ja ein Jugendradio. Ist das nicht? Ja, ich kam nur gerade drauf von wegen Singen. Das macht man ja auch. 14, 16-Jährige dazu. Ja, ab ins Bett mit euch. Könnte Heinrich der Lippenreicher. Schneemann bauen. Fritz in Frankfurt, oder? Genau. 101,5. Fritz Info. So, das ist jetzt schon feine 22.36 Uhr. Ohne, dass ich hier jemanden besonders scharf anschauen wollte, ob der späten Zeit. Zum Wetter. In der Nacht erwarten uns viele Wolken und neuer Schnee. Neuer Schnee, schön. Bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 6 Grad. Auch morgen wird es wieder wolkig. Die Sonne lässt sich nur ganz selten sehen. Es gibt leichten Schneefall bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und plus 2 Grad. Und jetzt die Meldung mit ratet mal Gerald Kötter-Heinrich. Am Tag der neuen Rekordarbeitslosenzahlen haben sich auch die Wirtschaftsaussichten für Deutschland verschlechtert. Der Internationale Währungsfonds hat einer Zeitung zufolge seine Prognose deutlich gesenkt. Demnach wächst die Wirtschaft in diesem Jahr nur noch 0,8 statt um 1,8%. Im Sommer werden knapp 300 Lehrer aus dem Süden Brandenburgs in andere Landesteile versetzt. Das ist bei einer Konferenz in Potsdam beschlossen worden. Hintergrund ist der Schülermangel. Die meisten Lehrer werden voraussichtlich ins Berliner Umland versetzt. Der oberste Gerichtshof der USA hat die Todesstrafe gegen Jugendliche untersagt. Sie wird in 19 US-Staaten praktiziert. Die Richter hoben Todesurteile gegen etwa 70 Täter auf, die zum Zeitpunkt der Tat noch Jugendliche waren. Im Fußball-DFB-Pokal stehen Schalke 04, Werder Bremen und Arminia Bielefeld im Halbfinale. Schalke hat im Viertelfinale gegen Hannover 3:1 gewonnen. Bremen gewann auswärts gegen die Amateure von Bayern München mit 3:0. Und Bielefeld schlug Rostock mit 1:0. Und in der deutschen Eishockey-Liga haben die Berliner Eisbären bei den Hamburg Freezers mit 4:1 gewonnen. Der Verkehr auf Fritz mit drei Meldungen. A24 Pritzwalk Richtung Berlin. Zwischen Fährberlin und der Raststätte Linumerbruch Süd ist der rechte Fahrstreifen nach einem Unfall blockiert. A115 Nutetal Richtung Funkturm. Zwischen Dreieck Nutetal und Saarmund ist der linke Fahrstreifen nach einem Unfall blockiert. Und Stadtverkehr Berlin-Zehlendorf. Die Wupperstraße ist in Höhe Götzallee nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt im Moment. Und allgemein in Berlin und Brandenburg sind die Straßen teilweise gefährlich. Glottfahrt bitte entsprechend. Vorsichtig. Mein Tipp wäre, fahrt nicht nur vorsichtig, bleibt lieber zu Hause, ist echt besser. Ja, meine Rede. Da kann man vielleicht in der Badewanne ausrutschen, aber... Ja, super, was du ich da... Ich hab vorhin echt so ein Auto gesehen, was auf so drauf gefahren ist, auf so eine Begrenzung, so eine... Ja, und stand dann hat... schräg. Ach was. Ich meine, sieht man natürlich gerne, wa? Und hast ein Foto gemacht? Ja, das Mann, passiert doch 100 jedes Mal. Was soll denn, da bringt doch ein Foto nichts. Naja, mein Gott. Dass ich das jetzt hochhalten kann, oder? Ich habe immer meine Polaroid-Kamera dabei. Damit ich dir endlich mal was glaube. Mann, Kötter, eigentlich, du bist auch ein schlichter Gemüt. Weiß ich wohl. Ich danke dir hier für deine Ansagerei. Bitteschön. Wir müssen jetzt mit der Ari ausmachen. Mach mal. Die Mehrzahl aller Mehrzähler hat im März mehr Zeit. Och, ja? Fritz präsentiert im März. Ich bin wieder da und es macht Tick-Klack. Bushido am 12. März im Lindenpark Potsdam. Sarah Kuttner on Ice mit Adam Green und Mando Diao am 13. März in der Columbia-Halle Berlin. Mach immer, was dein Herz dir sagt. Ketka, das exklusive Fritz-Radio-Konzert am 17. März. Live in den Fritz-Studios. Fritz im März. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Meiste Musik. Fritz. Ein kleiner Kahn auf dem achten Ozean. Von hier hört mich das Weltall an. Tagelang. lang war ich im Bann vom Glanz des Himmels übermannt. Ein Licht im Dunkel des Verstands. Ein Fleck Sonne dann und wann dringt durch mich, ich bin gespannt. In der Stille fängt das Chaos an. Wir sind verwandt, hüll mich in dein Gewand. Gib mir deine Hand, küss mich, bis ich nicht mehr kann. Fühl mich in dein Sand. Ich aufs Spiel, mein Ziel ist wahr. Ich schenk dir alles, was ich hab. Besieg dich dadurch ganz und gar. Ich geb so viel, bis nichts mehr von mir übrig ist. Mein Schiff sticht jetzt in See und unentwegt verbeug ich mich. Ich bitte dich, gib mir deine Hand. Wir sind verwandt, küss mich, bis ich nicht mehr kann. Führ mich in Traum, Sand. Oder hört sie an wie Tokotronic? Oh, ah, und das wäre Tokotronic! this? That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ach Mann, jetzt hab ich auch gerade so eine Perle ostdeutscher Rockmusik. Elektra, der wunderbare Der grüne Esel. Oh, den hören wir uns nachher an. Oh, der ist auch ein Spitzensong. Wo du denkst, das ist halt unhörbar. Also dass man dann auch, ach, da, 1A, der grüne Esel. Schön, so mit so leicht sächsischem Unterton. So, was machen wir hier? Wir machen hier heute mal die Liste der schrecklichsten Orte. Die kann aber also jetzt als erstes wurde Hannover genannt. Also ich will euch alle gerne bewerten, ein schrecklicher Ort, das ist mir egal. Ich meine, Hannover. Aber das kann von Kontinenten, finde ich, bis zum eigenen Kinderzimmer reichen. Schreckliche Orte. Das müssen jetzt also nicht Städte oder so sein. Das können auch Straßen sein, Stadtteile, Gegenden, Ecken, Wüsten. Wie gesagt, Kontinente. Wenn jemand sagt, Mongolei, furchtbar, würde ich ihm widersprechen, aber erlaubt wäre das die Liste der schrecklichsten Orte. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wäre natürlich ganz praktisch, wenn man dann nur da gewesen wäre. Und vielleicht begründen könnte, warum ein schrecklicher Ort ein schrecklicher Ort ist. Hallo, wer bist denn du? Tobias, hallo. Hallo, Tobias. Hallo, ja. Von wo aus rufst du an? Aus Mitte. Schreib mal gleich auf, schrecklicher Ort. Ja, schrecklicher Ort. Oder Mitte ist doch total Terror. Ja, ja. Findest du nicht? Nee. Also meine Liste der schrecklichen Orte wird eigentlich angeführt durch, wenn man jetzt, sagen wir mal, Berlin bleibt. Ja. Wo was ist denn bei dir schrecklichster Ort in Berlin? Mein schrecklichster Ort ist, wo ich aufgewachsen bin und groß geworden wo bin. Wo denn? Marzahn. Echt? Ja. Warst du schon mal in Hackischen Höfen? Ja. Na, da ist da aber Marzahn die reine Wonne gegen. Ja, Hackischen Höfen. Aber Marzahn ist so unnatürlich. Also das ist so ein Ort. Naja, aber jetzt wollen wir ehrlich sein, die Hackischen Höfe sind ohne, die zeichnen sich ohne gerade durch irre Naturbelassenheit aus. Nee, aber da ist halt noch Kultur und Leben. Ja. Ach, da ist Kunstkultur. Künstliche, ja, wie praktisch wie Kunstblumen. Aber guck mal, wenn du jetzt die Hackischen Höfe mit dem Potsdamer Platz vergleichst, dann sind die Hackischen Höfe ein Traum. So. Stimmt. Wobei also, Berlin ist schon reich an Scheißorten, die noch scheißer sind. Ja, als andere Scheißorte. Es gibt irgendwie eine Menge Scheißorte. Du würdest sagen, Marzahn führt die Top Ten, aber das ist doch grün, breite Straßen. Ja, es ist grün, es ist Spaß, man hat Platz und Ruhe und, ja, aber ist doch super. Ist doch zum Ausspannen, spazieren gehen, Rilke lesen. Nee, so ein Ort ohne richtiges Leben, so der künstlich nur zum Schlafen gebaut ist, nur zum Wohnen. Ah, ja. Der hat mich in meiner Jugend total fertig gemacht. Also Marzahn. Es war ganz schrecklich für mich. Bist du wohnen denn wenigstens deine Eltern noch da, dass du immer mal wieder mit Marzahn konfrontiert wirst? Ja, sicher. Ja, echt? Und dann fährst du auch immer hin nach Marzahn? Ja, aber und nur noch euch, mit dem Auto. Setzt euch dann auf den Balkon und das Wagenrad an der Wand? Nee. Haben deine Eltern den Balkon tapeziert? Das finde ich immer das Allertollste. Nee, ach schade. Mann, aber wobei, es gibt doch so toll so Leute, die den Balkon tapezieren. Das ist spitze. Kennst du dich doch? Außentapete? Nee, so Tapete. Wie? Ja, aber das ist doch, da ist ja Regen und Wind und Wetter. Na, aber trotzdem gibt's Leute, die dann so eine Ziegeltapete zum Beispiel daran machen. Ach, du dass Scheiße. Der Balkon ein bisschen gemauert aussieht. Und dann noch ein Wagenrad ran und noch irgendwie so eine Rankelpflanze. Das ist doch spitze. Kennst du das nicht? Oder so ein super. Ochsenjoch oder sowas. Nee, dass es irgendwie so eine bäuerliche Anmutung kriegt im 12. Stock. Aber ich bin da jetzt erst drauf gekommen beim Telefonat. Also der Potsdamer Platz ist, glaube ich, noch schlimmer. Weil Potsdamer Platz ist echt hardcore, oder? Also das ist echt der größte Scheiß, den ich ja. Nur weil das ist so überhaupt nicht Berlin. Ja. Das nur ist ein Ort, der nur geschaffen ist für Touristen. Ja. Also na und, nur, und für so Sony, Debes, Mercedes, Arschloch, auf. Banken, Wichser, den man gerne eine knallen möchte. Ja. Und Kosslick. Also ja. Alle kommen so stimmt. Auf Potsdamer Platz. Berlinale, dass man da wenigstens mal immer Idioten überfahren kann zum Beispiel. Ja. Berlinale aber wisst ihr, also da irgendwelche Pseudokinos werden aufgebaut und das Kosmos wird zugemacht im Sommer. Ja? Das Kosmos also, wird zugemacht? Hab ich gelesen. Also das ist aber eine Schweinerei. Weil Ufa pleite gegangen ist. Oh, weil das Kosmos ist doch gerade so schicket Kino. Ich finde auch. Oder? Das ist doch total charming. Super Architektur. Ja. Marzahn, Potsdamer Platz, dann schreibe ich Potsdamer Platz mal auf den, kann das gegen Hannover konkurrieren? Oh, warte mal, naja, nee. Warst also, du schon mal in Hannover? Platz ist, glaube ich, so ja noch auf, nee. Ist dann Platz? Vielleicht im Mai, aber, Was heißt im Mai? Hannover im Mai? Ja, da ist Kirchentag. Machst du deine Hochzeitsreise hin? Nee, da ist Kirchentag? Nee. Fährst du mal zum Kirchentag? Ja, meistens kommt er her. Nee, Quatsch, ja. Ja, echt? Ach, bist du so Kirchentag? Wobei, von Kirchentaglern hat man ja auch eher so ein, eher tendenziell uncool. Also jetzt, sag ich mal, so auf Außenperspektive, eher so ein Rasen, also so ein Jesuslatschen, Hirschbrühlbeutel-Bild, nee, nee? Stimmt das nicht? Quatsch. Nee. Aber Kirchentag. Aber da kommen doch immer so, dann schon doch etwas so ältliche Muttis mit Rucksäcken. Und die dann meistens da kommen noch auch junge Menschen echt? Mit langen Haaren und nicht mir sicher. Also meine letzte Erinnerung an Kirchentag ist irgendwie ein voller S-Bahnhof, wo lauter so End-50-jährige Frauen mit Rucksäcken rumstanden. Und so graue lange Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Die hören dazu. Und mit so gelben Leinenhosen und eben so Sandalen. Nee, stimmt nicht? Ne, weiß ich nicht. Meine letzte Erinnerung an den Kirchentag ist gemeinsam mit Abendmahl und so zwischen Protestanten und Katholiken und all diesen Sachen. Ach. Also die Muttis, die hören dazu, wa? Aber zu den Muttis gibt's ja auch immer noch Kerle und Kinder und so. Ach so. Die sind ja nicht alle, die Muttis. Aber irgendwie dominieren die das Bild. Vielleicht, weil die breiter sind als die Kerle und die Kinder. Wieso, oder? Dass sie die verdecken? Dass man im Grunde nur hinter die Muttis vom Kirchentag gucken müsste, um das wahre kirchliche, coole Leben toben zu sehen? Ja, vielleicht. Bringst du deine Mutti auch immer mit zum Kirchentag? Nee. Sag mal, aber aus Marzahn ist es, da würde ich eher also eine atheistische Hochburg vermuten. Nee, aber das hatte ich jetzt. Ja? Im Dorf, da ist so ein altes Dorf. Ja, stimmt, Alt-Marzahn. Ach so. Alt-Marzahn ist sehr, sehr schön. Da bin ich konfirmiert worden und Und bist du quasi aus Verzweiflung religiös geworden, weil du in Marzahn geboren wurdest? Ja. Und du dachtest, da braucht man irgendwie einen Halt im Leben, lass mich Gott suchen? Ja, weiß ich nicht. Also die ganzen Faschisten und so, die da so rumlaufen, man muss sich schon positionieren. Und dann war ich erst links und dann war ich Christ. Und jetzt bin ich betet eigentlich. Ach so, ab wann warst du links und ab wann warst du Christ? Na, Christ war ich schon als Kind, aber so richtig selbstbestimmt war ich so links so ab 13 und Christ ab 16. Und dann betest du ab 18. Ach so, also von 13 bis 16 warst du quasi atheistisch links. Naja, atheistisch nicht, aber nicht bewusst, also nicht bestimmt. Also nicht an, so. Aber... Also nicht man um Gott sich so auf die Fahnen schreibt. Nicht an Gott geglaubt, aber auch nicht an Gott geglaubt. Ja. Dich um Gott nicht gekümmert. Ja. 3 Jahre lang. Ja. Und mit 16 dann doch wieder. Ja, mit 16 dann habe ich mich konfirmieren lassen und dachte so, War das toll? Konfirmation ist das toll? Ich kenne ja auch nur Jugendfeier. Konfirmation ist irre. Ehrlich? Betrunken. Ja. Konfirmation ist schon sehr cool. Aber ich meine, jetzt wollen wir ehrlich sein, um sich zu betrinken, muss man sich nicht unbedingt konfirmieren lassen, oder? Nee, aber das ist ein schöner Anlass. Stimmt. Aber mit 16 erst? Ist das nicht eigentlich früher auch? Ja, ist eigentlich früher, aber ich war ja links. Ach so, du warst so lange links und dann? Und dann habe ich mich umentschieden. Und dann warst du aber der Älteste in der Konfirmandengruppe. Ja, war ich und der Größte und so. Genau, und dann hast du den Kleinen immer schön den Messwein weggenommen. Nee, nicht katholisch. Ach so, schade. Ja, das stimmt, auch schade. Ja, ist schade, oder? Ministrantenerinnerungen sind auch toll. Also müsste es mal eine Ministrantensendung haben. Ich habe neulich Wenzel Storch hier gehabt, der mir auch von seiner... Wobei, der hat natürlich sehr unter seiner Ministranz... Also so sehr gelitten, dass er jetzt permanent Filme macht seit 20 Jahren. Oh krass. Ich glaube, Christensendungen kommen aber auch an. Also ich war mal bei MC Lücke im Blue Moon und das war auch ganz cool. Also das ist auch so ein Thema. Kann man drüber reden. Glaube ich. Christen. Also da gibt es auch im atheistischen Berlin eine Basis. Ja. Ach, und Gott hilft dir schon immer mal so. Ja. Aber dir auch. Mir auch? Ja. Echt? Ja. Und ich hab immer gedacht, dass ich es bin. Aber meinst du es Gott? Ja, auch, aber bete. Wir bete? Ich mit Gott Hand in Hand. Ja, Hand in Hand. Also er, du in seiner Hand. Meinst du, dass ich mich mit dem verstehen würde? Ich weiß es nicht. Weiß man nie, wa? Macht eigentlich jeder. Ja, muss schon, muss Gott entscheiden, ob er mich jetzt leiden kann oder hat nicht. Hat er schon. Wobei, ich ignoriere ihn ja. Vielleicht ignoriert er mich auch. Nee. Meinst du nicht? Nee, macht er nicht. Kann der nicht oder will er nicht? Will er nicht. Will er nicht, aber könnte er. Der könnte mich ignorieren? Könnte, aber will er nicht. Warum will er mitgehen? Will er mitgehen? Nee, nee, der kümmert sich praktisch um alle? Ja. Aber ich meine, wenn er sich jetzt um die... Ja, nee, aber umgekehrt. Aber wenn er sich quasi um die kümmert, die hinter ihm stehen, dann dreht er mir den Rücken zu. Dann kann ich ja da Quatsch machen so lange. Bis er wieder kickt. Denk mal, Gott hat ja keinen Rücken. Stimmt. Gott kickt nach allen Seiten. Ja. Und Gott hat immer Vorfahrt, oder? Ja. Gut. Oder? Ja. Marzahn und Potsdamer Platz. Genau. Gottlose Orte. Nee, ja. Marzahn hat ja eine schöne alte Kirche in der Mitte. Ja, kein ja, gottloser Ort, aber zu genau. Nazis. Gibt's am, woran liegt denn bitte? Die Nazis? Ja, dass sie sich so in Marzahn versammeln. Na, sozial schwache Gegend und so und stimmt aber, Kultur. Stimmt aber nicht, Marzahn ist nicht so sozial schwach. Ich weiß es auch nicht. Marzahn ist sozial stärker im Durchschnittseinkommen, eher der reicheren Bezirke. Ja, aber guck mal, wenn ein Mensch aufwächst und keine Kultur um sich rum hat, sondern nur Wohnhäuser. Wisst ihr, keine Geschichte. Aber so bin ich auch aufgewachsen, dann müsste ich jetzt auch, vielleicht bin ich auch Nazi und wisst ihr gar nicht. An, aber in der Uckermark genau. Gibt es auch eine Menge Nazis. Wisst ihr? Also, ist scheiße, aber ich denke, das ist wirklich ein Problem, wenn Menschen in einem Ort aufwachsen, der so steril ist. Also so wirklich. Ja, aber so Wohnhäuser. Sagen wir mal die richtig fetten Nazis. Hitler, NSDAP, das ist Linz, ja, München, Nürnberg, ich sage auch nicht, dass Hochkulturorte. Das Menschen sind, die eine Politik ausführen. Mhm. Aber das sind Leute, die sich leiten lassen und die keine eigenen Ideen haben, weil sie keine eigene Kreativität haben, weil sie nicht selber gelernt haben zu denken und nicht selber sehen, dass sie eigentlich im Mittelpunkt stehen und nicht irgendeine Ideologie. Also ich glaube, dass naja. Das wirklich damit zusammenhängt mit dem Wohnort, mit der Lebensstruktur, mit dem, was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster gucke und was mache ich und was lerne ich kennen und wie ist mein Nachbar und wisst ihr, so in so einem 10-Elfgeschosser auf jeder Etage ja. Drei Leute, das sind schon mal 33 Leute in einem Aufgang. Das sind, wenn in jedem Aufgang drei Leute wohnen, das ist 100 Leute in einem Haus. Ja. Und keiner kennt sich. Also das ist alles nicht gesund. Das ist einfach zu viel. Da hat sich einfach irgendjemand beim Bauen was nicht gedacht. Aber meinst du, dass Neubaugebiete Brutstätten des Nationalsozialismus sind? Nein, ich glaube, dass Neubaugebiete Brutstätten von nicht reflektierten Lebens sind, vielleicht. Von Stupidität. Vielleicht, ja. Aha. Ich kann das nicht sagen, aber ich bin da raus und ich bin glücklich. Also wir sind raus und stolz darauf. So, und wo willst du jetzt? Mitte? Was? Mitte wohnst du jetzt, ja? Ich wohne jetzt in Mitte, ja. Ja. Am Rand, im Norden. Blick auf einen schönen Friedhof und blauem Himmel. Ah, das spendet Trost, Blick auf den Friedhof, oder? Das ist wunderbar. Natürlich. Einerseits ist es grün, andererseits erzählt es immer von der Vergänglichkeit alles Irdischen. Ja, und Grablichter und alles und ach, Eichhörnchen. Stimmt. Ich habe so viele Eichhörnchen auf dem Friedhof, jeden Morgen meinen Specht. Ja. Und das ist wunderbar. Ja, meinen täglichen Specht, unseren täglichen Specht gib uns heute. Gut, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, dir auch. Okay, tschüss. Bald, tschüss. So, dann haben wir jetzt schon drei schreckliche Orte. Wobei, ich habe ja Hackische Höfe, Hacke Ungleiner untergebracht. Dann haben wir schon vier schreckliche Orte. Hannover, Potsdamer Platz, Marzahn, Hackische Höfe. Die letzten drei stammen aus Berlin. Wer jetzt noch irgendwie Ergänzung hat, soll gerne hier anrufen. Hallo, wer bist denn du? Ja, das war Kinderergänzung. Tag. Schrecklich, hallo. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin der Moritz. Moritz? Jo. Na, wo ist denn der Max geblieben? Der ist in der Schule. Echt? Jo. Hast du einen Max in der Klasse? Ja, hab ich. Toll. Jo. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Witwe Beute, der mal die Hühner vergiften kann. So, Moritz. Schrecklich. Wie alt bist du denn? 14. Mein lieber Scholli. Du bist schon der zweite 14-Jährige. Jo. Das ist schön. Du drückst den Durchschnitt nach unten. Da heißt es dann im Nachhinein, ey, echt einer der erfolgreichsten Totaljugendmoderatoren. Der durchschnittliche Anrufer bei dem ist 12. Kannst du mal sehen. Naja, stimmt ja nicht. Gut, Moritz, von wo aus rufst du an? Pankow. Pankow? Also das ist ja tendenziell eher nicht so schrecklich, wa? Nee, keineswegs. Pankow ist ja so gehobener Mittelstand. Wie bitte? Ich wollte Schule sagen, als schrecklicher Ort. Nee, Schule ist ja ein Oberbegriff. Also da müsste, Schulen, naja, Schulen gibt's ja überall. Da gibt's ja sicher schicke Schulen, unschicke Schulen. Und wahrscheinlich hast du ja noch eher eine schickere Schule. Trotzdem, in die Schule gehen, das bereitet dir ja wahrscheinlich die Pein. Ansonsten, am Sonntag, mit dem Vorschlaghammer in der Hand, wäre das doch wahrscheinlich ein schöner Ort, die Schule, oder? Ja. Ja, siehst du. Also, die Schule muss schon, Das ist dann so in dem Sinne, dann kannst du sagen, der Bahnhof oder die Toilette. Dann würde ich immer fragen, welcher? Welche? Ja. Nee, richtig so ein Ort, wo man irgendwie so, und dann springen dann die Depressionen an. Denkt man, Gott, ist das hässlich hier. Jo. Jo. Kann ich Wedding sagen oder so. Aber warst du denn schon mal im Wedding? Ja, der ist ja bei mir gleich nebenan, aber ich finde das so toll. Warum denn nicht? Mein Wedding ist ja spitze, das ist ja irgendwie die letzte Verteidigungsbastion des Berliner Proletariats, neben Neukölln. Ja. Ja. So eine Orte, die müssen auch, im Grunde, der wird bald, kannst du glauben, der wird bald unter Naturschutz gestellt, der muss da Eintritt zahlen. Dass du mal siehst, wie es mal aussah, so. Ja. Wie die Welt so ist. Ja. Wedding. Schreibe ich ja ganz ungerne, ich meine, schreibe ich hier auf die Liste, aber ganz ungerne. Wedding, ja, Wedding. Na, was findest du so schreckliche Orte? Na, Hackische Höfe, hab ich doch schon gesagt. Potsdamer Platz, oh, Top Ten. Ja, Potsdamer Platz ist doch cool. Potsdamer Platz ist cool? Wieso denn ditte? Ist doch schön. Wieso, da stehen doch nur Arschlochhäuser. Und dann haben sie versucht, kleine Straßen zu simulieren. Natürlich. Das ist, wie sich ein Berliner Provinzpolitiker in New York vorstellt. So ist ja Potsdamer Platz. Meinst du? Ja, warst du schon mal in New York? Nee, wa? Na. New York ist wie Wedding. Meinst du? Ja, nur ein bisschen höher. Echt? Ja, hab ich gehört. Ja, wirklich? Ja. New York ist total auf der Wedding-Coolness-Ebene. Ja. Eigentlich. Na gut, Moritz. Kann ich noch ein paar Grüße loswerden? Nee. Das ist doch keine Grußsendung. Ja. Das hier muss man doch immer reden. Ach so. Okay. Moritz, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, kein Problem, wa? Tschüss. Ciao. So, was machen wir jetzt? Dann machen wir jetzt mal mit dem grünen Esel, oder? Ach Mann, ey, das ist so schön. Ah, wenn so eine sächsische Stimme durchs Gemüt zieht. Elektra. Am Leibe grün, rot an den Beinen, fängt an, mit ihm die Gassen zu durchziehen. Er zieht und jung und alt erscheinen. Welch Mutter rief die ganze Stadt? Ein Esel zeißig grün, der rote Füße hat. Das muss die Chronik als den Enkeln noch erzählen. Was es zu unserer Zeit für Wunderdinge gab. Die Gassen wimmelten von Millionen Seelen. Man hebt die Fenster aus, man deckt die Dächer ab. Denn alles will den grünen Esel sehen. Und alle konnten doch nicht mit dem Esel gehen. Man lief die beiden ersten Tage dem Esel mit Bewunderung nach. Der Kranke selbst vergaß der Krankheit Plage, wenn man vom grünen Esel sprach. Die Kinder in den Schlaf zu bringen, sang keine Mutter mehr vom schwarzen Schaf. Vom grünen Esel hört man singen. So gerät das Kind in Schlaf. Tage waren kaum vergangen, so war es um den Wert des armen Tiers geschehen. Das Volk bezeigte kein Verlangen, den grünen Esel mehr zu sehen. Und so bewundernswert es anfangs allen schien, so dacht doch jetzt kein Mensch noch einen Klacks an ihn. Elektra und der grüne Esel. Ich bin ja nicht kein Anhänger der These, dass früher alles besser war. Aber wir wollen mal ehrlich sein. So eine Musik, Kinder, so eine Musik, das gibst du heute ja nicht mehr. Das gibst du heute ja nicht mehr, oder? Ein Spitzensong. Elektra, grüne Esel, spielen die? Ich habe ja irgendwelche Plakate gesehen, wo hier noch die zwei Verbliebenen aus dem Sachsen-Dreier Glory spielen sogar wieder. Könnte man ja, wenn die spielen, könnte man da hingehen und stehen und grüner Esel rufen in der Hoffnung, dass sie den nochmal spielen. Oh, das war noch Musik, Kinder. Ich sag euch früher, das war noch Musik. Mein lieber Scholli, das war noch Musik. Warte, ich rufe die und heute 50 Cent und Tokotronic und weiß ich was. Ah, das war noch Musik. Ich will ja nicht sagen, dass früher alles besser war. Aber die Musik, das war noch Musik, das waren noch Lieder, das war noch Musik, mein lieber Scholli, das war noch Musik früher, hallo. Hi Koti, hier ist Silvia. Mensch, Silvia! Wisst ihr, was das Wichtigste Ja, du rufst ja jetzt auch nur wegen Gott an, oder? Na, das war ein cooler Typ, da habe ich mich gefreut, dass er... Also mein lieber Scholli. Du hast es ja jetzt hier voll die Gottfraktion. Natürlich. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, ich wollte God's dem Radiosender, hör mal zu, bitte. Ja. Ich wollte dem Radiosender Fritz zu seinem 12. Geburtstag gratulieren. Ach, stimmt! Hat er ganz vergessen, ich denke aber. Mensch, Meier, genau, heute vor 12 Jahren. Eieiei. Ja. Da hat er die ersten Fritz-Worte der Kollege Büsselberg, glaube ich. Früh um 6 Uhr gesprochen, naja, kann ich mich nur dran erinnern. Ja, also natürlich, 6 Uhr und die ganze RBB-Prominenz draußen Schnittchen fressen, Sekt trinken. Und unser Eins musste arbeiten. Oh. Wir haben vorher nur die ganze Nacht den alten Sender zu Grabe getragen. Na gut, Silvia. Ja. Mensch, genau. Einer der wenigen gottesfürchtigen Sender hier, oder? Natürlich, der andere kommt in mein Radio nicht rein. Nee, richtig. Die sind jetzt, andere Sender sind ja praktisch Werk des Teufels. Genau. Wie geht's denn dir? Gut, danke. Stimmt, du klingst relativ unalkoholisch heute, das ist aber sehr schön. Ja, das halt so viel Zigaretten geraucht heute, ich hab mir ganz ekligen Geschmack im Hals. Siehst du, ist doch egal, wovon einem schlecht wird. Das Rauchen vielleicht besser, oder? Was macht der Verlobte, der ist schon wieder bei Mutti? Der ist der Mutti, ja. Vielleicht hört er jetzt zu. Ich hatte ihn vorgewarnt, dass ich im Radio... Meinst du, hat er dich schon immer mal im Radio gehört? Hat er schon mal. Und, was hat er dann gesagt? Kennengelernt haben. Was hat er dann gesagt? Ach so, da fand er dich so schnuckelig im Radio, dass er dich unbedingt kennenlernen wollte? Wiss ich. Ist ja auch nicht schlecht. Na, wenn jetzt jemand zuhört, also Silvia ist unter Dach und Fach. Ja. Da nutzt es jetzt nicht mehr, zu versuchen, deine Adresse rauszukriegen oder deine Telefonnummer, oder? Nee. Du bist deinem Verlobten treu? Natürlich. Ja, naja. In alle Ewigkeit. Bist in alle Ewigkeit, echt? Ja, natürlich. Na, hoffentlich sieht der Verlobte das auch so. Natürlich, haben wir beide gesagt. Naja, sagen. Nee, aber so wie es ist, bin ich doch zuversichtlich. Da bist du zuversichtlich? Ja, aber keine Angst haben. Na, weil du Gott und Verlobten Vertrauen hast. Naja, natürlich, vor allem Gott Vertrauen, ne? Vor allem Gott, naja, aber wobei ein bisschen Verlobten Vertrauen ist auch nicht schlecht, wa? Ja. Wenn man den hat und haben kann. Nach 4,5 Jahren kennt man sich, wenn man sich jeden Tag sieht. Wie lange kennt ihr euch schon? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre, wird einem dann nicht schlecht, wenn man sich jeden Tag sieht? Na, jeden Tag, fast jeden Tag. Ach so. Und ungefähr 8 Stunden lang. Uiuiui, das würde ich ja nie aushalten. Jeden Tag 8 Stunden in die Sicht kicken? Also da kennt man es doch dann aber auswendig. Da denkt man doch, da muss doch mal wieder neue Gesicht her. Naja, kann man ja zur Not von Spiegel gehen. Der sieht so süß aus. Echt? Hat der so einen kleinen Schnäuzerbart? Nee, um Gottes Willen. Warum denn nicht? Nee. Und was hat denn der für Haare? Hat der so schöne strubbelige Haare oben auf dem Kopf oder hat er kaum noch Haare? Kaum noch Haare, wie so ein kleines Baby, wie so ein Frischling. Ach, dass man immer so rüber wuscheln möchte? Ja. Aber nur, dass ihm nicht zu huscheln ist. Ich habe meine Glatze geschnitten. Und, da hast du aber nicht viel zu tun gehabt, offensichtlich, oder? Nee. Ach Mensch, der süße Verlobte. Der hat aber so ein liebes Lächeln. Aber dass der nicht mal anruft hier, wa? Traut sich nicht. Dass ich mit dem mal schön über dich herziehen könnte. Oh. Dass er dann erzählen würde, was du wirklich für ein Luder eigentlich bist. Und dass du ihm das Leben so schwer machst und so. Wäre doch auch nicht schlecht, oder? Naja, könnte ich schon was erzählen. Ah, das würde der sich wahrscheinlich nicht trauen. Nee. Übrigens wird er am 1. Mai getauft. Ach, echt? Meinetwillen. Kick mal, Ena, da habe ich... Meinetwillen. Eieiei. Und richtig mit Unterstuken und allem? Na, so nicht, aber... Schade. Unterstuken finde ich ja mal total toll. Das Beste eigentlich am Taufen. Aber da wird bloß ein bisschen Wasser rüber geplempert, oder? Naja. Ja. Und das findet ja dadurch, dass er kaum noch Haare hat, der auch ja keinen Widerstand oben auf dem Kopf, sondern schlupp, rutscht und gleich wieder so runter. Da muss der Pfaffer aber schnell sein, wenn er seine entsprechenden Worte reden will. Was sagt denn der da zur Taufe? Der Pfarrer oder? Ja, der Pfarrer. Na, der sagt doch nicht, der soll die Klappe halten, oder? Er wird da getauft. Naja, der muss ja einverstanden sein. Ach so, muss er echt gefragt. Ja sagen? Echt? Ja. Wird man da nochmal gefragt? Doch, ne? Ja, ach, ja. Ich meine an. So ist es doch bei der Taufe. Oh, nicht meine schlecht. Vater, meist wurden ja immer kleine Kinder getauft. Genau, die können ja nicht aber sagen, außer rumblägen. Aber ich habe schon mal eine Erwachsenentaufe miterlebt bei uns in der Kirche. Und, wie war das? Ja, da gibt auch das schon ein paar Jahre her. Ich weiß und ja ist da hinterher auch so Party und so? Nee, machen wir nicht, nee. Nee, warum denn nicht? Ach Quatsch, nee, um Gottes Willen, wir brauchen alle unsere Ruhe. Schon aufregend genug und dann auch noch Party machen, nee. Ja, ist das eigentlich, ist das eher so ein Partygänger, nee, dein Verlobter? Nee, um Gottes Willen, wir gehen nirgendwo hin. Ihr sitzt echt immer zu Hause? Immer zu Hause, wir gehen nirgendwo hin. Und wenn er tanzen wollte, dann legt er irgendwie eine alte Platte auf, oder was? Ja, ich habe ihm mal einen Bauchtanz letztens vorgeführt. Du hast ihm Bauchtanz vorgeführt? Mensch, dann muss ich ja heute nochmal meine Bauchtanzplatte spielen. Oder? Da wird's erklärt, Bauchtanzen. Ja? Leider Gottes auf Englisch, aber man irgendwie kriegt man jetzt schon mit, worum es geht. Na, Englisch können wir doch alle. Englisch können wir alle. Die Wessis, die Ossis genau. Wohl nicht. Komm, vorsichtig. Ach so, Entschuldigung. Ja. Ja, was findest du denn jetzt am besten? Shaking the hips ist eigentlich ganz gut, wa? Und die Hüften schütteln, oder? Ja, warum nicht? Oder Busenbewegung, Bust Movement. Was findest du denn jetzt wichtiger? Wo hast du mehr Schwächen? An der Hüfte. Ja? Dann meinst du, Shaking the hips wäre jetzt was du vielleicht noch verbessern könntest? Hm? Na, dann würde ich das jetzt hier sofort spielen. Na, bitteschön. Shaking the hips. Gut. Und du würdest dann versuchen, die entsprechenden, und du sprichst ja dann wunderbar Englisch, die entsprechenden Bewegungen auch zu machen? Dass du mal deinen Verlobten richtig beeindrucken kannst? Oder kannst du das ja mitschneiden? Ich bin das wäre doch toll. Zu Hause ist. Ja, naja, aber dass du das erstmal so jetzt nochmal lernst und übst. Ja, und vielleicht Fortschritte machst. Wenn du das mal aufnimmst, dann muss ich mal, warte ich eine Sekunde, dass du das aufnimmst und dann hast du gleich die entsprechende Shaking the hips Music dazu. Gut, also ich leg's über auf, ja. Ja, und du nimmst einfach auf, ja? Klar, ja. Ja, ist ja schon klar, der Rekorder. Nee. Na, dann mach den nochmal jetzt. Kannst du nicht den Moment. Nicht beim Telefonieren klar machen? Ich hab nur so ein Uhr, na warte mal, reiß ich hier alles mit um? Naja, das schaffen wir schon, das kriegen wir schon hin. Das alte Telefon ist auch schon 18 Jahre alt. Eieiei, ist ja älter als dein wie alt ist denn dein Verlobter? Der wird 50. Oh, boah, eieiei, na das ist ja weit über dein Telefon hinaus. Aber funktioniert noch, der Verlobte? Der funktioniert. Und das Telefon funktioniert auch? Natürlich. Ja, super, oder? Telefon 18 Jahre alt funktioniert, der Verlobte bei 50 das funktioniert auch. Das Telefon ist volljährig. Was will man mehr? Ja, immer diese neue Technikverliebtheit, diese neue Verlobtenverliebtheit ist ja Blödsinn. Altbewährt. Genau. Je oller, desto doller. Genau. Genau. So, ist es jetzt da angeworfen? Ja, dein? Ich hab es an, nimm schon auf jetzt. Ja. Silber, ich danke dir für deinen Anruf. Dann stoß mal an heute mit deinen Fritz-Freunden. Und shake your hips for me. Nee, for your Verlobten. Okay. Schönen tschüss, Silber. Und an Guru. Okay, tschüss. Third lesson. To shake the hip, we will use our knees. With both feet flat on the ground. Bounce your knees slightly and shake the hip at the same time. We will start slowly and then go faster and faster. Let's do it together. One and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and repeat again and again. This movement is great for the body. Jodet und Abud Abd el Al. How to belly dance for fun! Ausrufezeichen. Health! Ausrufezeichen. Profit! Ausrufezeichen. Shaking your hips. Das war jetzt der Kursus Shaking your hips. Especially gewidmet für Silvia. So, wir telefonieren. Jetzt hat die Hans vergessen zu fragen, was aus ihrer Perspektive der schrecklichste Ort ist. Über die schrecklichsten Orte in der Welt. Von in der Welt bis über die Stadt, in der man lebt, bis über die Stadt, in der man mal war, bis nach Hause. Reden wir heute hier. Wer da sich kompetent sieht, was zu sagen, soll hier anrufen? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, lieber Freund. Hallo? Hallo? Ja, hallo, wer bist denn du? Ich bin die Baker. Wer? Baker. Baker? Ja. Baker? Ja. Das klingt ja, als ob du total bauchtanzkompatibel wärst. Ich? Nein. Nein. Nein. Wo kommt der Name her? Speckröllchen. Bitte was? Wo kommt der Name her? Was hast du eben gesagt? Ich hab Speckröllchen. Na und? Die sind ja, doch dem Bauchtanz nicht abträglich. Nee? Nee. Kennt sich ja richtig gut aus. Naja, logisch. Aber hallo. Naja, aber so ein Bauchtanzbauch, der muss doch rollen quasi. Ja, Der muss rollen? Naja, logisch. Du verwechselst das mit dem Rollbraten. Nein, Bauchtanz. Bauchtanz? Da muss doch Bauch vorhanden sein, praktisch. Ehrlich? Ja, na, ohne Bauchtanz ist doch nur Tanz. Boah, du ohne Bauch. Das sieht gut aus. Natürlich, Bauchtanz minus Bauch ist Tanz. Ist wie Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes ist Kommunismus. Jetzt sind so elementare historische Gleichungen. Ich nix verstehen, ich nur Bootsfrau. Bootsfrau? Ja. Was ist eine Bootsfrau? Eine Geburtsfrau. Eine Geburtsfrau? Geburt? Was ist eine Geburtsfrau? So, gut, na, ich wollte eigentlich nur sagen... Bist du Hebamme oder hast du schon mal Kinder gekriegt? Hebamme? Ja. Nee, ich hab nicht Kinder. Aber was ist denn... Wie viel? Sechs. Sechse? Ja. Um Gottes Willen, da wird man doch verrückt, oder? Ne, wieso? Na, die nerven doch Kinder. Das ist doch vollkommen wurscht, die kommen in die Tiefkühltruhe. Na, aber eins, da kann man ja immer noch Pflaster über den Mund kleben, aber für nein, sechs, nein. Wenn man beim Sechsten ist, da hat er das erste schon wieder ein Pflaster runtergerissen. Und die schon setzt wieder ein Lärm an, die sind alle im Keller. Ja. Ja, echt? Ja, klar. Ja, dann bin ich beruhigt. Dann ist gut, sechs Jöhren im Keller. Ja. Ja. Wieso denn sechs? Aus Kinderliebe? Aus Gottesfurcht? Nee, wegen der Kohle. Oh, nicht schlecht. Ja klar, was glaubst denn du? Vom Kindergeld lässt sich gut leben, oder? Nein, nein, die Männer zahlen. Ach, die Männer zahlen? Ja, was glaubst denn du? Und du machst jetzt hier Brustschwimmen in der Knet im Geld? Nö, ich bin hier in Kreuzberg. Ach, da toll. Ja, ich gehe jetzt einen Cocktail schlürfen, aber vorher wollte ich dir noch sagen... Die Kinder jetzt in den Keller eingesperrt und jetzt versäufst du das Geld von den Unterhalt von den... Nein, von den, drei, von drei den Alten? Kinder, nein, drei Kinder sind im Keller, zwei in der Tiefkühltruhe und eins in der Mikrowelle. Jetzt hör auf! Nein! Hast du echt sechs Kinder? Ja, klar! Nein, glaube ich nicht. In die Mikrowelle passen Kinder nicht rein. Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein, ich kenne mich da aus! Du, ich habe schon Kinder gesehen und ich habe Mikrowellen gesehen. Wie groß ist denn deine Mikrowelle? Na, wie groß ist denn deine Mikrowelle? Meine ach so, Mikrowelle, du kriegst ja Unterhalt von den Kerlen. Du hast ja eine mannshohe Mikrowelle wahrscheinlich. Nein, die hat 60 Zentimeter. Weil du so viel Geld hast. Ja, klar, wie so viel Baker, Geld. Jetzt siehst du Cocktails schlürfen? Ja. Dann willst du nicht den Kindern noch mal ein bisschen was vorlesen? Was vorlesen? Ja, oder über... CD, Schniepschnapp, über das Schweißen als Haar streichen, na CD, CD. Eine CD. Sag mal, eine liebende Mutter bist du aber auch nicht direkt, oder? Eine was? Eine liebende Mutter. Nein. Nee. Nein. Ja, den Eindruck. Ja, den Eindruck halt allerdings auch. Ja. Ja, wobei wir jetzt den Rabenkind Unrecht tun wollen. Nein. Du bist ja richtig eine Horrormutter. Ja, du bist ja praktisch das, was im Märchen immer eine Stiefmutter ist, trotzdem du behauptest, die leibliche Mutter deiner Kinder nein, zu sein. Nein, ich bin die leibliche Mutter. Ja, aber von der Mentalität her bist du eher so stiefmütterlich programmiert. Von der Mentalität her? Ja, ja, ja. Ernsthaft? Von deiner, ja. Von meiner? Ja. Ja, gibt's dann keine Beschwerden von den Kindern, vom Jugendamt? Dass hin und wieder mal die Polizei hochkommt und sagt, jetzt nehmen sie die Kinder mal aber vom Balkon runter, die sind ja schon blau gefroren. Die kommen täglich. Die Polizei kommt täglich? Ja. Bist du gerade mit einem Bullen verheiratet oder was? Bitte was? Dein bester Freund ist einer. Ja, klar. Super. Mhm. Und am Wochenende immer mit Blaulicht Bahn fahren oder was? Nee, Pizza holen gehen. Ach, und dann hat er auch so eine fesche Mütze und einen Gummiknüppel? Nee, eine weiße Zwangsjacke. Dein Freund? Ja, klar. Und damit regelt er den Verkehr, oder was? Nein. Das geht aber auch schwer, wenn die Hände zusammengebunden sind auf dem Rücken. Meinst du? Ja, den Verkehr zu regeln. Sag mal, wo gehst du denn jetzt einen Cocktail trinken in Kreuzberg, dass man das mal ein bisschen genauer ausmachen kann? Wo will ich in Kreuzberg? Dass man vielleicht mal eben vom Jugendamt hinschicken kann. Und du sagen, die Frau, die da so irre Becher hat, dass man die vielleicht mal mitnimmt und ihre Erziehungsberechtigungsfähigkeit. Ich trinke nur Kalperin, ja. Ja, das ist ja aber auch das Proletariergetränk unter den Mixgetränken, oder? Ja, ich bin Proll. Ja. Ja, klar. Ja, habe ich neulich aber auch festgestellt. Habe ich auch gedacht, ich war auch Mixgetränk trinken. Dachte ich, Mensch, trinke ich so eher Philipp Marlowe-mäßig ein Gimlet? Dachte ich, nee, heute ist... Was trinkst du als Deutscher zweiter Klasse? Heute ist mir so prollig zumute, da trinke ich mal einen Caipirinha. Ehrlich? Ja. Ich dachte, du hast ein Niveau. Wieso, was meinst du jetzt? Caipirinha oder Gimlet? Nee, Caipirinha. Ja, Caipirinha, natürlich. Manchmal ist mir auch total prollmäßig. Ehrlich? Na logisch! Mein Herz ist sowieso eher eine proletarisch strukturiert. Ey, super. Dann können wir ja beide mal ein Herrengedeck trinken. Genau. Ja? Ja, und dann kriegst du... Ja. Ja? Ne, Herrengedeck ist aber eine Piccolo-Flasche Sekt und ein Bierchen dazu. Aber nur ein Kaffee-Käse. Kaffee, echt? Bier. Ja? Ja. Wobei, kennst du Blut und Eiter? Ist auch super. Das Eierlikör und Kirschlikör. Nee, das kenne ich nicht. Das schmeckt auch total spitze. Aber ich kenne geile Socke. Kennst du geile Socke? Nee, was ist denn das? Wie, das kennst du nicht? Nein! Ich denke, kann ja nur, naja, man kann ja nur nicht alles kennen. Ach, Mann. Ja, du sag doch mal, was ist denn das? Geile Socke schmeckt richtig lecker. Ja, klingt doch so. Ja. Was ist denn das? Das schmeckt richtig lecker. Ja, aber was ist denn das? Woraus besteht denn das? Das besteht aus Sahne. Sahne? Ja. Schlagsahne? Schlagsahne. Ja, und denn? Kümmerling? Und ein Brühwürfel hinterher, oder? Ja, spitze. Sahne und Kümmerling? Ja. Gott, was habt ihr für perverse Getränke da in Kreuzberg? Nee. Brrr. Nee, doch. Nein, doch. Das ist Reinickendorf, die trinken das. Reinickendorf? Eieiei. Ja. Ei, ei. Ja. Wobei Reinickendorf hat ja auch eher so eine Trinkerverjagenheit, oder? Ehrlich, keine Ahnung, ich bin kein Berliner. Nee, wo kommst du denn her? Nee, wo ich herkomme. Ja, na wo denn? Na, sag doch mal her. Ich komme aus einem ganz kleinen Kaff. Naja, sag doch mal. Zur Straße. Was? Zur Straße. Zur Straße hieß es Kaff? Ja. Wo denn? In Breckerfeld. Wo ist ein Breckerfeld? Ja, siehste, Kutner. Was ist denn da das nächste in der Nähe ungefähr? Was größeres? Was ich vielleicht kennen könnte? Breckerfeld. Was? Breckerfeld? Mein lieber Scholli. Ja. Warten, da hat es sich in deiner jugendbewegten Phase, als du noch Palästinensertücher um den Hals hattest, nach Berlin getrieben, oder was? Palästinenser. Ich bin zwar eine reinrassige Stute, aber keine Palästinenserin. Ja, naja, aber trotzdem kann man ja so gewissermaßen Brockdorf-mäßig Anti-Atomkraft, ich bin anders als die anderen, nach Berlin worden sein. Du bist rein aus Berechnung, weil du gedacht hast, in Berlin ist der Unterhalt leichter einzutreiben. Erstmal das. Als auf dem Dorf. Hier bekommst du ganz schnell einen Jagdschein. Ach so. Und dann kann man Scheiße ohne Ende machen. So ist es. Und du machst Scheiße ohne Ende, oder? Na klar. Ja, klar. Ich meine, wer Kaffeesahne mit Kümmerling trinkt. Und Keine Socke, gut. Ja, da denkt man, na, die junge also Frau. Also was denn nun? Kennst du jetzt Breckerfeld oder kennst Nein! Du? Wo ist denn das? Was ist denn in der Nähe? Wo inzwischen liegt denn das? Das liegt da wahrscheinlich zwischen zwei so total hoffnungslosen Kleinstädten Westdeutschlands. Das liegt zwischen Böhle Kenn ich ohne ein bisschen eins größer noch. Noch eins. Ja, größer. Da muss ja Breckerfeld muss ja echt arschklein sein. Wenn die größeren Orte zwischen denen es liegt, dann selber schon wieder arschklein sind. Zwischen Gevelsberg und. Ach, nein, größer. Doch, Gevelsberg, größer. Wer soll denn Gevelsberg kennen, sag mal? Okay, Hagen muss dir aber ein Begriff sein. Hagen? Ja, ungefähr. Ja, Hagen habe ich schon mal gehört. Hagen Brandhagen. Und was noch? Brandhagen. Brandhagen ist mir wieder kein Begriff. Wie? Mach mal noch eins. Nein, woher soll man denn Brandhagen kennen? Nur weil du da. Nein, jetzt sag doch mal was Größeres. Mann! Kutner, du bist nicht auf dem Laufenden. Da ist nur die Komplettkafferei da bei dir. Nein. Zwar. Was denn? Naja. Nur sag doch mal. Kutner, du bist süß. Ich bin überhaupt ja nicht süß. Ich bin gerade auf dem Weg, sauer zu werden. Ehrlich? Ja, jetzt sag dir mal was Größeres. Dass du sauer wirst. Jetzt sag dir mal was Größeres. Was Größeres? Ja, in der Nähe von deinem Kaff da. Letmate? Alter, du verarschst mich hier. Los, jetzt sag mal einen schrecklichen Ort. Fehmarn? Hema. Ja. Oh Gott, du kommst echt aus einer kompletten Loser-Ecke, oder? Ja, ne? Ja. Ja. Fährst du da manchmal zurück? Findest du überhaupt den Weg noch? Logisch, zu Weihnachten und zu Ostern Fresspakete abholen. Eieiei. Ach, gibt es traurige Schicksale in Deutschland, ja, ne? Oder? Um Gottes Willen. Ja, sagt mein Therapeut auch immer. Ja. Oh, jetzt sag doch mal, schrecklicher Ort. Schreckliche Berlin. Orte. Berlin an sich? Ja, klar. Das möchte ich jetzt aber nicht von jemandem hören, der aus so einer Kaffgegend kommt. Du, da tobt der Bär. Wo? Bei uns. Der Kaffeesahnebär von Libbys Bärenmarke oder was? Der tobt da. Eversbusch. Mein lieber Scholli. Kennst du das Getränk Eversbusch? Nee, was ist denn das denn schon wieder? Ey, guck mal, du kennst aber auch gar nicht. Das klingt aber auch schon scheiße. Im Grunde bin ich relativ froh, dass ich das nicht kenne. Wie du mich jetzt hier mit deiner Sahne Kümmerling auch nicht gerade direkt beeindruckt hast. Das ist ein Reinigungsmittel. Da dachte ich aber auch. Also da kann ich aber mich glücklich schätzen, das nicht zu kennen. Ehrlich? Ja, was ist denn jetzt? Wo kommst du denn her? Na, aus Berlin! Wie aus Berlin? Aus welchem Bezirk? Na, aus Berlin. Ja, aus welchem Bezirk? Na, aus Mitte! Aus Mitte? Na, direkt aus dem Herzen der Metropole. Ach du Scheiße. Ja, direkt aus dem Auge des Taifuns, dem Zentrum der Bestie. Genau, von da. Hast du das Buch gelesen? Welche? Beste Mensch? Nee. Warum nicht? Warum denn? Ich mache hier jede Woche hier Sendung, da muss ich so eine Bücher nicht lesen, da kenne ich mich so aus. Ehrlich? Ja. Mhm. Und was sagt dein Therapeut? Ich habe keinen Therapeut. Wie, du hast keinen Therapeut? Ich bin der Therapeut, Baby. Du bist ein Therapeut? Ja. Ehrlich? Ja. Du, dann habe ich eine Frage. Ja, frag mal. Du, ich leide unter Vaginismus. Ja, und? Ja, was kann ich denn dagegen tun? Die Antwort kennst du ja selbst, du willst sie nur von mir hören. Und du bist natürlich der kluge Therapeut, der jetzt gewissermaßen da die Antwort nicht liefert. Wieso? Wieso? Ja, weil du langsam dahin geführt werden musst, dir selber Gedanken über dein verfuschtes Leben zu machen. Ich habe ein verfuschtes Leben? Warum? Zweite Frage, die du dir selber beantworten musst. Ehrlich? Naja, das? Wenn du auf Dingschen-Socke jetzt schon rekurrierst. Ey, das ist alles zu hoch für mich, Kunde. Ja? Ich habe noch nicht mal eine schulische Ausbildung. Soll ich dir einen Vorschlag machen? Ja. Jeden trinken. Ehrlich? Ja. Was denn? Kalpirinha. Alles klar. Okay. Ich danke dir für deinen Anruf. Ciao. Tschüss. Oh, ich mir mal ganz traurig erzählen, Gerald? Traurig, da fahre ich drauf ab. Was denn? Das mussten wir immer singen, wenn gerade wieder ein Buchweizengrütze Engpass war und das nichts zu essen gab. Was ist denn da traurig dran? So ein wunderschönes Lied. Das hat ja mir toll gefallen eigentlich. Aber trotzdem, mit knurrendem Magen. Musstet ihr das dann singen? Gab es dann wochenlang oft nichts zu essen und wir mussten stattdessen das Lied singen. Ja, aber ihr durftet wenigstens was singen. Bei uns ist die Musik erst... Gerald, genau, da hätte ich mal eine Frage. Was hast du denn im Alter? Ja, das ist einfach so, bei wo ich herkomme, da ist erstens Strom, zweitens Telefone und drittens Musik sind erst Anfang der 70er Jahre erlaubt worden. Flipper, Flipper. Nee. Was war denn so deine Lieblingsfernsehserie aus der Zeit? Was hast du immer geguckt? Was ist denn die Zeit jetzt? Jetzt mal wirklich konkret. Was ist die Zeit? Welche Zeit? Von welcher Zeit sprechen wir? Deine schreckliche, deine die Zeit, in der welche Zeit? In der dein Haupthaar noch voll war und deine Hosen kurz. Ich habe nie eine kurze Hose gekriegt. Das hat mich schon genervt mit 3. Wieso denn? Ja, gab's bei uns auch noch nicht. Hattest keine Telefone, keine kurzen Hosen, keine Bruder, Musik. Dessen Hosen was? Du tragen musstest? Oder warst du der große Bruder? Nein, ich war der mittlere Bruder, der irgendwie immer nur einen Monat zwischendurch was tragen durfte, bevor das an den Jüngsten dann wieder weitergegangen ist. Flipper, Flipper. Nein, das war's nicht. Aber mir fällt's auch nicht ein. Wir hatten keine Musik. Es gab die nicht bei uns. Mann, ist ja ohne Trist der... Ja, aber natürlich. Du kommst ja eben auch aus so einer Gegend, aber wir hatten wenigstens noch Schweine und Enten und Gänse. Und die habt ihr dann nie gegessen? Und die haben wir dann nie gegessen. Genau, was soll jetzt sonst machen und das ganze wir Jahr? Wir mussten singen. Naja, ja. War aber wieder ein schönes Kurzgespräch. Aber wir hatten wirklich Fleisch, genau. Was war das für eine Grütze? Fleisch. Ja, genau. Buchweizengrütze. Buchweizengrütze, das ist schon schicksalhaft. Oh Gott. Naja, das ist heute Ökoladen. Naja. Ja, natürlich. Ja, so, super. Stimmt schon. Naja, von daher wenn ich da an die Graupensuppe denke bei uns. Ja. Boah. Oder hast du auch so Pansen gegessen? Pansen? Pansen, ja. Ja, so Schweine, so eine Innereien von Vieh. Ja, ja. Oder hast du auch Eutersuppe, wo so Euterfetzen in der Suppe rumgeschwommen sind? Ja, Eutersuppe war hast ganz du auch, groß. Ehrlich, hast du wirklich Eutersuppe gegessen? Pansen mit Eutersuppe. Ehrlich, hast du Pansen und Eutersuppe gegessen? Ja, Pansen und Eutersuppe. Ehrlich? Ja, ohne... Gerald, ungelogen, jetzt mal ganz ehrlich. Nur Eutersuppe. Eutersuppe, nee, ehrlich? Pansen nicht, ja. Wirklich Eutersuppe? Ja, Eutersuppe, das ist doch irgendwie... Die war ja von der Farbe her so bräunlich eher und dann schwamm immer so ein weißes Stück Euter schwimmt dann da mal durch, oder? Ach so, bei uns hieß das Milch. In der Milch dann... Mann, Milch ist Milch! Eutersuppe! Ja, wie, aus Eutern gemacht, naja, oder wie? Naja, wir wollen das mal... Fanny van Dunn hat ja schon die Geschichte erzählt, wie er Eutermützen getragen hat. Eutermützen? Kennst du überhaupt nicht, oder? Da war die Kopftemperatur erhöht und dann werden die Kinder klüger. Ehrlich? Und dann musste der... Dann haben die so ein frisches Euter auf den Kopf gekriegt und es sind so zusammengetrocknet und saß dann fest. Und dann hat man eine Woche total Kopfhitze gehabt durch den Euter, was da drauf saß. Mein und Gott. Ist irre klug geworden. Und ich meine, er macht heute Spitzenlieder, malt tolle Bilder, schreibt schicke Geschichten und Bücher. Ja. Soweit. Ja, da kannst du mal sehen, was und man davon hat. Volle Haupthaar. Wenn man da irgendwie so mittelalterliche Weisheiten durchzieht noch. Ja, also Eutermütze kennst du nicht. Eutermutzmütze kenne ich nicht. Und Eutersuppe hast du nicht jetzt auch nur hingelogen. Na, du hast ja von Schweine und Hühnern. Ja, ich habe noch Hühner mit abgeschlagenen Köpfen durch die Gegend laufen sehen. Die haben zu Weihnachten dann wurde mein Meerschweinchen gegessen, als wenn es mal Fleisch geben sollte. Ja, ja. Das ist echt hart dafür. Hast du dich ganz schön rausgemacht inzwischen. Wirklich wahr. Ja, klar, eben klassischer Kriegsgewinner. Schön. Naja, Gerald, weißt du, wie spät es ist? Ich hab keine Meine Ahnung. Schuld ist ich will's nicht. Auch Na, du nicht wirst wissen. Es gleich hören. Ich werde es dir gleich sagen. Ja. Wenn Fritz in Strausberg, dann 102,6. Fritz Info. Um 23.39 Uhr will ich an der Stelle nur mal sagen, das Wetter. In der Nacht erwarten uns viele Wolken und neuer Schnee bei Tiefstwerten zwischen -2 und -6 Grad. Auch morgen wird es wieder wolkig. Die Sonne lässt sich nur ganz selten sehen. Es gibt leichten Schneefall bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und +2 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Könner-Heinrich. Die internationale Nahostkonferenz in London hat den Reformkurs von Palästinenserpräsident Abbas unterstützt. In der gemeinsamen Abschlusserklärung wird Israel aufgefordert, die Zusagen zur Umsetzung des Nahostfriedensplans einzuhalten. US-Außenministerin Rice sagte, ein palästinensischer Staat aus versprengten Gebieten werde nicht funktionieren. Der oberste Gerichtshof der USA hat die Todesstrafe gegen Jugendliche untersagt. Mit dem Urteil wurde eine in 19 US-Staaten geltende Praxis außer Kraft gesetzt. Damit dürfen Täter nicht mehr hingerichtet werden, wenn sie zur Zeit des Verbrechens jünger als 18 Jahre waren. Zwei US-amerikanische Bürgerrechtsgruppen wollen Verteidigungsminister Rumsfeld verklagen. Sie machen ihn für die Misshandlungen in US-Gefängnissen im Irak und in Afghanistan verantwortlich. Die Organisationen wollen die Klage im Namen von 8 Männern einreichen, die während ihrer Gefangenschaft von US-Soldaten misshandelt worden sein sollen. Der Nachkriegsrekord bei der Zahl der Arbeitslosen hat den Streit zwischen Bundesregierung und Opposition verschärft. Die CDU warf der Bundesregierung vor, sie habe vor der Arbeitslosigkeit kapituliert. Bundeskanzler Schröder nannte die neuen Zahlen bedrückend, es gebe aber keine Alternative zu den Reformanstrengungen der Regierung. Im Fußball-DFB-Pokal stehen Schalke 04, Werder Bremen und Arminia Bielefeld im Halbfinale. Schalke hat im Viertelfinale gegen Hannover 3:1 gewonnen. Bremen gewann auswärts gegen die Amateure von Bayern München mit 3:0 und Bielefeld schlug Rostock mit 1:0. Und in der deutschen Eishockeyliga haben die Berliner Eisbären bei den Hamburg Freezers mit 4:1 gewonnen. Der Verkehr auf Fritz mit zwei Meldungen: A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm. Zwischen Nutetal und Samund ist der linke Fahrstreifen nach einem Unfall blockiert. Und Stadtverkehr Berlin-Zehlendorf, die Wupperstraße ist in Höhe Görzallee nach einem Unfall in beiden Richtungen dicht. Ansonsten allgemein in Berlin und Brandenburg sind die Straßen teilweise, ich würde sogar sagen, überhaupt insgesamt ziemlich glatt. Fahrt bitte entsprechend vorsichtig. Um Gottes Willen, die Wupperstraße ist echt total gesperrt, oder was? Ja, die Wupper ist... Gerade die Wupperstraße? Ja, die Wupperstraße ist echt in Höhe Götzallee am Bahnübergang, da wo die Wupper über die Bahn fließt. Ja, Berlin ist ein einziges Wuppertal. Ja. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz, die Musik. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Vielleicht ist das der Anfang, vielleicht ist das das Ende. Auf der 2. Komm uns rein, wir gehen nicht mehr weg. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Svetlana. Sucks lemons across from me, and I am progressing abominably, and I do not know my own way to the sea, but the salty sea knows its own. At you know she's nowhere near through. Die wunderbare Joanna Newsom war das. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Sag mal, über die diversen Anrufmöglichkeiten sagt er im Bilde, oder? Also entweder hier Warte, direkt. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Es geht schon immer noch um schreckliche Orte. Wenn man hier anruft, hat man hier angerufen. Oder man wendet sich eben an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Da hat man nicht mit Zwischenfragen zu kämpfen, sondern kann einfach so geradeaus quasi auf Band sprechen und die Gewissheit haben, dass man sich selber in der nächsten Woche dann im Radio hören kann, im Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Mario. Hallo Mario. Ich finde, der Ort ist die Hölle. Was, wie bitte? Der Ort ist die Hölle. Hallo? Ja, von wo aus rufst du an? Direkt aus der Hölle? Ja, klar. Ja, klingt wirklich an. Wo ist die denn, die Hölle? Naja. Da findet man ja immer nicht hin. Alle Leute sprechen von der Hölle, von der Hölle, von der Hölle oder drohen mit der Hölle. Naja, nehmen wir das Hitler und Stalin. Neben dir sitzen Hitler und Stalin. Elvis Presley. Ja, da hat man doch aber wenigstens interessante Gesprächspartner. Hitler, Stalin, Elvis Presley. Ist doch super. Ja, stell dir mal vor, neben dir sitzt Sabine Christiansen. Mooshammer. Ja, Mooshammer. Gut. Ja. Von wo, nee, aber und wo ist denn die Hölle ungefähr beheimatet? Kannst du das jetzt mal ein bisschen genauer machen? Marzahn, Potsdamer Platz, Hackische ja. Höfe. Im Toaster links. Im Toaster links. Ah! Ja, na dann will ich das mal so zur Kenntnis nehmen, oder? Irgendwie genauere Ortskenntnis, über genauere Ortskenntnis verfügst du offensichtlich nicht. Ja. Ha! Was war das? Eieiei. Jetzt ist wahrscheinlich Hitler, Stalin oder Sabine Christi, nee, oder Elvis Presley irgendwie auf dem Hörer gefallen. Hallo, wer bist denn du? Ah, hallo, und wer ist da? Hallo? Ja, oh. Mann, direkt in die Sendung. Rein. Mensch, naja, logisch. Moment, das so ist es hier. Wieso hast du jetzt eine nette Vorzimmerdame erwartet, ja, die dir beim Ausfüllen deines Hartz-IV-Antrages hilft, oder was? Ich kann ja nicht ahnen, dass da jetzt gleich Mann, so eine Mann, derbe Mann. Männerstimme auf mich einsteigt. Naja, logisch. Mann, du rufst hier bei einer derben Männerstimmensendung an. Ja, das ist allerdings auch wieder wahr. Ja. Wahrscheinlich mache ich es deswegen überhaupt. Ja. Genau. Soll ich hier eher so ein machen? Guten Abend, mein Name ist Jürgen Kutter, was kann ich für Sie tun? Ja, das klingt doch gar nicht. Ja, ist ja kein, ist ja kein Service-Sendung. Was ist das? Ist keine Service-Sendung, sondern eher Oberkategorie wäre so Dachlatten-Sendung. Verstehst du? Zack, zack, boah. Ach, Börner meinst du jetzt? Was? Börner meinst du jetzt? Genau. Oh Mann, mein lieber Freund, du hast es aber bildungsmäßig in dir. Ja, das hängt mit meinem Alter zusammen. Da kann man ja, und sagen wir mal, die Herkunft wahrscheinlich, oder? Nee, das nicht. Nee? Ich komme nicht aus Hessen. Nee, eher so aus dem Badisch-Schwäbischen. Richtig. Genau. Das kann man nicht verbergen. Ah, ja, kennt man doch seine Pappenheimer. Pappenheimer Heus. Genau. Dich hat's doch dann wahrscheinlich Palästinensertuch um Hals hier nach Berlin gespült. Noch nie gehabt. Auch nicht? Nee. Du hast nie im Leben ein Palästinensertuch gehabt? Nee, ich wollte nicht. Na Mann, dann wird doch jetzt aber mal höchste Zeit zur Beförderung des Friedensprozesses, oder? Aber ich wollte doch noch nie Mainstream sein. Ich wollte doch immer ein Einzelgänger sein. Naja, aber wenn du jetzt ein Palli-Tuch trägst, dann bist du doch total Einzelgänger oder 15. Ach, das ist doch nicht mehr in, seit er out ist. Naja, deswegen ja. Wenn's eben, gerade wenn es nicht mehr in ist, muss man es doch tragen. Nee, jetzt ist diese österreichische Fahne mit den zwei roten Streifen und der grünen Zeder in der Mitte. Das ist jetzt in. Ja? Ja, hast du nicht im Fernsehen gesehen? Nee, ach so. Ach, die Zedernrevolution. Ja, genau. Oh, nee, auch oh, ein schreckliches Wort, oder? Ja, siehst du? Was Journalisten so alle denken. Ja, ich glaube, ich kaufe mir langsam mal einen Stars and Stripes T-Shirt. Hast du das nicht schon längst? Nee, aber da kommt man dann wenigstens ein bisschen in Diskussion mit politisch aufgeklärteren Menschen. Hat die sowas? Weiß ich nicht, aber die hat bestimmt Möglichkeiten, das gratis zu kriegen. Naja, ach, gratis. Wenn, dann kaufe ich mir das im Fahnenladen. Ach so. Oder ich gehe in den Fahnenladen und lass mir das umnennen. Nee, geh doch in den Army Shop. Und sag, God save America. Du klingst wie aus dem Busch. Wie? Oh, ein Spitzenwortspiel. Wir wollen Sonne statt Reagan. Nee, das ist also... Ja, das ist doch deine Generation. Ich dachte jetzt vielleicht, das heißt die Merkel, aber okay, wollen wir nicht übertreiben, gell? Ja, warte. Naja, weil du aus dem Busch klingst. Ach so. Und du hast gedacht, ich merke das nicht? Nein, du, das heißt die Merkel. Was? Die Angela. Ja, was ist mit der? Die ruft doch immer aus dem Busch. Ja, ach so. Mein lieber Scholli, du hast es aber auch in dir. Du hast echt den Schalk im Nacken. Das ist der Busch, der hat es in sich. Wie war denn der Name? Mario? Nee, gar nichts. Du hast mich noch gar nicht gefragt. Ach so, na, dann frag ich dich doch mal nach dem Namen. Ja, Rainer heiße ich. Rainer? Wie Rainer Traumzucker? Nein, ich sag dir was. 1972 wurde der Willy Brandt, sollte gestürzt werden von der CDU. Ja. Und da war ich in Berlin, hab da an der FU studiert und so. Und echt? Ja. Und da bin ich abends irgendwie aus dem Institut zurückgekommen und dann kam mir eine Demo entgegen. Ja. An Wertheim, wo ich ausgestiegen bin und noch ein bisschen was für Abendessen kaufen wollte. Ja. Und die haben wirklich nette Leute, junge Männer, junge Frauen, sympathische Gesichter. Ja. Und die rufen alle im Chor, der Stürzende, das war ja der Rainer Candidus Bartel damals. Ja. Und die rufen alle im Chor, Rainer, dies wie ich keiner. Ich habe mich irgendwie ein bisschen unwohl gefühlt. So viele Menschen gegen mich haben. Glorik, was hast du denn damals studiert? Meteorologie, ich bin Wetterfrosch. Meteorologie? Das erschreckt doch nicht so, ich kann ja nicht dafür. Nein, ist ja, naja, wenn man jetzt denkt, Anfang 70er Jahre, da hat man doch immer Soziologie studiert. Ja, siehst du, sag nichts. Da hast du Meteorologie studiert. Und jetzt bist du Meteorologe? Naja, das bin ich schon, aber ich übe das nicht aus. Ach so, was machst du? Fährst Pizzas aus oder was? Nee, ich mache Kerzen. Du machst Kerzen? Naja, du musst doch auch einer machen, oder? Brrr. Ja, ne, das klingt ja dann doch gleich wieder nach Palästinensertuch oder überhaupt wenigstens nicht. Birkenstock. Ganz und gar nicht. Birkenstock-Sandalen, auch nicht? Und Räucherstäbchen. Auch und Ring im Ohr. Nichts ESO. Und so, ne? Nein, ganz Terra, aber ohne ESO. Was machst du? Zündkerzen? Ich hab doch nicht mal einen Führerschein. Ach so, echt Fahrradfahrer, sag doch. Ich sag doch. Genau, und Öko, und in Ökoladen gehst du immer. Nicht Mainstream, auch das kann ich mir nicht leisten. Das nee, kommt auch noch wunderbar. Ja. Ach, da machst du Kerzen, da faltest du so quasi so Bienenwabenstöcke, Dings? Nein, das ist doch, Entschuldigung. Und Schnürsenkel in die Mitte? Das ist was für Hobby-Amateure zu Hause. Ach so. Nee, richtig professionell, schon seit 28 Jahren. Richtig, mit so einer richtigen Kerzenfirma? Ja. Ja? Eine kleine, eine zwei Mann, was? Ein Mann und eine Frau. Hast du auch so einen schönen Werbespruch? Ich hätte Werbesprüche, aber wir haben doch jetzt keine Werbesendung gemacht. Nee, aber sowas so wie, ihr habt doch immer in der U-Bahn stand immer irgendwie Dingschen, Ulle, wie schmeckt wie Pechbrotstulle oder irgendwie so. Sowas fand ich auch mal klasse. Ja, nee, also das... Nee, so einen schönen gereimten Werbespruch, meinetwegen ja, könntest du den... Pass auf, wir stellen zum Beispiel so kleine Wachskerzen her. Ja. Das kann man eigentlich jetzt im Radio schlecht beschreiben. Wachskerzen? Obwohl ihr ja in Farbe sendet. Brauche ich. Ich bin ja praktisch nur 1,67. Ich bin auch nicht wesentlich größer. Ja. Aber, nee, und das sind so kleine Wachskerzen und zum Beispiel zum Valentinstag oder zum Muttertag. Und ja, da habe ich dann unter anderem den Spruch, nicht per Handy, nicht per Fax, viel besser kommt ein Herz als Wachs. Super! Das ist zum Beispiel ein Werbespruch. Nee, schlecht. Und das befördert doch dann den Absatz, oder? Nicht direkt. Jetzt vielleicht, natürlich. Jetzt ja! Das läuft jetzt durch die ganze Milchstraße. Nicht per Handy, nicht per Fax. Was war das? Nicht per Handy, nicht per Fax. Viel besser kommt ein Herz aus Wachs. Viel besser kommt ein Herz aus Wachs. Naja, genau. Das ist doch ein Spruch, über den man sich Wachs freut. Wachs natürlich dann mit X geschrieben ist, ist klar, gell? Super! Ja. Oh, nicht schlecht. Aber pass auf, mein Grund ist ganz anderer. Ja, hässliche, schreckliche Orte. Schreckliche Orte. Genau, von wo kommst du nochmal genau? Ich komme aus Ravensburg, falls du das mal sagst. Ravensburg, wo die Spiele herkommen. Ja, genau. Genau, super. Eine verspielte Hecke sozusagen. Ja. Ja, für die habe ich sogar früher mal so ein bisschen Lektorat gemacht während der Schulzeit. Da hieß es noch Otto Meyer Verlag. Ach so, und da hat man Spiele ausprobiert oder was? Das hat ein Klassenkamerad von mir gemacht, der war Testspieler bei denen in den Ferien. Und? Das war schrecklich, du. Der war nach 6 Wochen, war der aber echt reif für die Klapse. Das war schrecklich gewesen. Gemacht? Nee, das wollte ich nicht. Nein, du hast doch am Anfang, hast du doch darauf hingewiesen und du hast es ja auch lautmalerisch immer wieder unterstrichen, Der große Gedenktag, der 1. März, der Tag für die nationale Volksarmee. Ja! Ich kenne das ja nur jetzt sozusagen von dir, gell? Also ich habe ja mit der NVA nicht so arg viel am Hut gehabt. Ja. Aus der Entfernung. Naja. Aber du wolltest wissen, ein Gedenktag und ein schrecklicher Ausgang. War ja auch eine der wenigen deutschen Armeen, die ohne Krieg ausgekommen ist und sich so ruckzuck hat auflösen lassen. Ja, ich finde, das sollte man vielleicht doch mal irgendwann immer wieder mal betonen, dass das eine Sache ist, die eigentlich auch für eine hohe ja. Also, oder? Da sollte man doch wenigstens mal davor den Hut ziehen, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es nicht zu sehr irgendwie ja, ins Empathische bringen, nicht, aber... Nee, auch nicht. Ist schon besser gewesen als in Rumänien. War schon eine schreckliche Einrichtung, aber immerhin. Gut! Gut, es wurde jedenfalls nicht geschossen, es floss kein Blut. Ja, genau. Obwohl der Grenzherr damit gedroht hatte, gell? Die ja. chinesische Lösung. Aber, nein, ein schrecklicher Ort ist heute für mich gewesen und es geht gerade noch 3 Minuten. Nee, 2 sind es bloß noch, denn heute ist der 1. März. Und der schreckliche Ort ist der Platz an der Wand, wo der Kalender hängt heute. Warum das? Auf dem Kalender, das ist ein schrecklicher Ort heute, da fehlt ein Tag. Nämlich der 29. Februar. Das ist dein Geburtstag? So ist es. Ach echt? Ja, deswegen bin ich auch erst 14. Bin ich jetzt der dritte oder der vierte 14-Jährige? Du bist jetzt der dritte. Der dritte, okay. Ja, ja. Alle guten Dinge sind drei. Ach Mensch, das ist ja auch schrecklich. Nee, das ist prima, sag ich. Das ist prima. Ja, doch. Ja, aber nur alle 4 Jahre kriegt man was geschenkt, ist doch auch doof, oder? Ich verzichte gern drauf, ich kaufe mir die Sachen lieber selber. Wann feierst du dann eigentlich immer, wenn du feierst? Siehst du, jetzt stellst du die typische Olli-Frage. Ja, naja, ist ja aber auch interessant. Nee, warum? Pass auf, ich sag dir das, warum. Ich bin ja früher, also im eingeschlossenen West-Berlin gewesen, gell? Ja. Und bin da häufig immer nach Süddeutschland gefahren. Und da musste ich natürlich immer durch die DDR durch. Drei ja. Linden, da unten, ja. Und so, entweder mit dem Auto oder mit dem Zug. Und die netten Grenzer, meine Frage gestellt. Und die westdeutschen Grenzer. Ach so. Also sowohl die in West-Berlin als ja. auch die auf der bayerischen Seite. Ich trage einen Bart und so, gell. Wir sind häufig mit dem 2CV unterwegs gewesen. Die haben nur eins gemacht, rechts ranwinken, halbe Stunde warten lassen, Fahndungsbuch blättern. Wir könnten ja Terroristen sein. Ah. Aber die Kollegen... Du warst ja Meteorologe, wa? Richtig. Genau. Und die, was nicht um... Na, das, manche behaupten, das sei das Gleiche. Aber jedenfalls, aber die ostdeutschen Beamten, die waren irgendwie ganz komisch. Die haben meinen Pass angeguckt, sehen den 29. Februar. Und weißt du, fast immer wurde gefragt, wie feiern sie denn da eigentlich? Die ist doch aber... persönliche Kontakte aufgenommen. Ist doch aber nett, oder? Ja, ich fand es toll. Ist doch besser, als Terrorist verdächtig zu werden. Und einmal bin ich in den Zug reingestiegen, 1973 oder 74 war das, am Bahnhof Zoo, hatte wie üblich natürlich den Zug gerade noch erreicht, bin also in den letzten Wagen reingehechtet, ins vorletzte Abteil mich gesetzt und erstmal durchgeatmet. Ja. Hab damals noch geraucht und so. Und dann kam also irgendwann der Mann mit dem Bauchladen, der die Visastempel in die Pässe geknallt hat. Und der zieht meinen Pass, fragt nach dem 29. Februar. Und dann hat er angefangen, was ich denn in West-Berlin mache. Und dachte, geht ihn ja nichts an. Aber ich dachte, der ist nett, freundlich, sage ich ihm, ja. Ich studiere. Was studieren Sie? Meteorologie. Das war ein Fehler. Denn wieso? Der Gute war Hobby-Meteorologe. Ach! Und dann hat er gefragt, ob er sich zu mir setzen dürfe, zu seinen Kollegen, wohl er eh nicht, da sei zu viel Stasi. Hat also noch die Toilette und das letzte Abteil kontrolliert, sein Zeug abgeschnallt, die Uniformjacke ausgezogen. Und sich mit dir über das Wetter unterhalten. 3,5 Stunden bis Bob Zeller. Hat mich erstmal eine Stunde lang verhört, wo in der DDR die höchsten Temperaturen und so weiter. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, klar, wie typisch Wessi und so, gell? Und naja, danach sind wir dann zum gemütlichen Teil übergegangen. Er hat meine Westzigaretten HB weggeraucht und ich musste dafür zwangsweise jedes Mal einen Schluck aus seiner Pulle nehmen mit dem Dings, mit dem Wodka. Ja, gibt's aber schlimmere Sachen, oder? Doch. Als Wodka trinken müssen. Entschuldige mal, ohne Frühstück? Ach so! Ja. Ja. Naja, jedenfalls. Gut, und jetzt guck mal, jetzt habe ich natürlich, weil ich den 29. Februar wieder mal keinen Geburtstag habe und natürlich dieses mich in tiefe Depression gestürzt hat. Ja. Ich war also kurz mal überlegen, ob ich aus dem Fenster springe. Im Erdgeschoss ist es nicht sonderlich sinnvoll. Und oder ob ich bei dir anrufe. Aber sag mal, man kann doch das Problem auch ganz einfach umgehen. Wenn man genau. fragt, wann hat man Geburtstag, sagt man direkt nach dem 28. Februar. Oder vor dem 1. März. Ja, früher haben meine Eltern mich immer genervt, weil sie, wenn kein 29. waren, mir erst am 1. dann Geschenke gegeben haben. Ach so, echt? Ja, das fand ich immer blöd. Ach so, nicht. Naja, ja, das ist eine Definitionsfrage, da hättest du cleverer sein müssen. Ich war 29. ist der Tag vor dem 1. Ja, ich war ja super clever, zum Beispiel, als ich 9 wurde, ja. war wieder mal kein, weil ist ja kein Schaltjahr gewesen, gell? Ja. War also mal wieder kein Geburtstag. Und dann habe ich in der Schule, wir waren 60 Kinder in 2 Klassen in einem Raum. Und da habe ich dann gesagt, also zu meinem Lehrer am 28., Herr Mörle, so hieß der Mann, ich habe heute Geburtstag, ich brauche keine Hausaufgaben machen, man musste das immer ansagen. Ja. Ich habe gesagt, ist in Ordnung, Rainer. Mach keine. Am Tag drauf, da gab es dann zu Hause Geschenke und so, und frech oder blöd wie ich war, ich vermute letzteres mehr, habe ich dann wiederum mich gemeldet und habe gesagt, Herr Mürli, ich habe heute Geburtstag. Und dann hat er gesagt, Moment mal, du hast doch gestern erst. Und dann hat er den Satz gar nicht fertig ausgesprochen und hat gemeint, du bist aber doch derjenige, der gar keinen Geburtstag hat. Du sollst auch zwei Tage keine Hausaufgaben machen. Das hätte ich nie tun dürfen. Denn danach hat mich wirklich fast die ganze Klasse und selbst die Mädchen, denen habe ich besonders übel genommen, mit äußerst nassem und dreckigem Schnee eingerieben. Und dann kam sehr, sehr hunde, zitternd und so weiter nach Hause und hab dann im Märchen erzählt, von wegen, ich sei in den Bach gefallen und so. Och, also man Mensch. Sollte sich da keine Privilegien rausnehmen. Sag mal, habt ihr da überhaupt gar keine Räume gehabt, dass da zwei Klassen in einem Zimmer sitzen mussten? Nein, wir waren die Evangelischen in einer sehr katholischen Gegend und uns hat man an den Rand des dortigen riesigen Klosters wirklich so in eine ganz kleine Ecke hat man uns. Da wurdet ihr quasi im kleinsten Zimmer ghettoisiert. Man könnte es so sagen, ja, und so haben wir uns auch gefühlt, aber andererseits haben wir das, hat wieder Stärke vermittelt, haben wir gedacht, ja, das sind wir die Besonderen. Natürlich, da kriegt man so ein Subversivitäts-Guerilla-Partisan-Gefühl, oder? Genau, und deswegen habe ich mir auch gedacht, guck mal, wenn schon kein 29. Februar, dann könnte man ja Folgendes machen. Ich habe mir einen Ersatz ausgedacht, denn die Ärmsten, die keinen 29. Februar wieder mal in diesem Jahr haben, haben ja keinen Geburtstag. Ja. Aber wer keinen Geburtstag hat, soll wenigstens Grund zum Feiern haben. Und ja, deswegen habe ich den kleinen Geburtstag zwischendurch erfunden. Und den feierst du dreimal die Woche oder was? Nee, nee, das geht ja nur dann, wenn wirklich was ist. Guck mal, wenn du zum Beispiel in der Kasse, an der Kasse stehst im Supermarkt und ja, das heißt 22,22 €, ja, dann gucken alle ringsrum und sagen, boah, jetzt müssten wir einen trinken. Genau. Und ja, du gehst, dann ziehst dann gleich los und haust dir die Birne nee, voll. Ich mach das anders. Nee, also, ich hab mir dann gedacht, wenn ich schon also solche Möglichkeiten habe, dann rechne ich einfach mal so ein bisschen aus, wann jemand einen kleinen Geburtstag zwischendurch hat. Ja. Und der kleine Geburtstag zwischendurch, das ist zum Beispiel, ja, bei meinem ersten, den ich gefeiert habe, da war ich 11.111 Tage alt. Och, nicht da war ich schlecht. 30. Das ist schon ein paar Tage her. Super. Und das hat sich dann so rumgesprochen damals und da habe ich einen Haufen Post gekriegt von Leuten, die also das auch lustig fanden. Naja, und inzwischen habe ich jetzt einfach mal so gedacht, alle Leute, die eben dieses Jahr keinen Geburtstag haben, die haben die Möglichkeit, zum Beispiel von mir was geschenkt zu kriegen. Also zum Beispiel einen kleinen Geburtstag zwischendurch. Also, kennst du jemanden, der am 29. Februar Geburtstag hat? Nee, kenne ich leider nicht. Kennst du nicht? Na, das ist schlecht, gell? Ja. Also ich zum Beispiel könnte jetzt in diesem Jahr, könnte ich am 14.03., das ist ja nun schon bald, könnte ich zum Beispiel feiern, dass ich genau 500.000 Stunden alt werde. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Das ist ein Grund zum Feiern. Das ist der kleine Geburtstag zwischendurch. Genau, und den solltest du aber auch feiern und den feierst du hoffentlich auch. Das werde ich dann auch tun. Super. Oder zum Beispiel, was auch ein hübscher Geburtstag ist, am 9.6. dann zum Beispiel. Ja? Da kann ich 55 Jahre und 555 Tage und 5.555 Stunden und 55.555 Minuten und dann noch dazu 555.555 Sekunden. Kannst du ungefähr mal andeuten, wie du das ausrechnest? Ah, das ist eine komplizierte Geschichte. Habe ich natürlich mit einem Tabellenkalkulationsprogramm und so und ist noch ein bisschen Handarbeit dabei. Also ich habe da 3 Jahre dran gewurstelt, muss man Boah, ja immer wieder mal. Nicht schlecht. Ich fand das einfach eine nette Idee. Die Leute gucken immer so betröppelt und Hartz IV und alles und Scheiße und große Arbeit. Aber da sind wir nicht so entfernt voneinander. Ich habe, glaube ich, auch mal meinen 15.000. Geburtstag gefeiert. Oder 12.000. Weiß jetzt nicht mehr genau. Ja, na das... Auch nicht schlecht, oder? Da musst du also... Aber 12.000, du, das glaube ich... 12.000 Tage hast du gefeiert? 12.000 Tage? Ja. Geht doch, oder? Ja, ja. Ich ja, meinst du, steht... Darf man nicht? Doch, aber das 12.000 darf man schon. Ich gucke gerade nach, wie alt du darfst. Alle 1.000 sind irgendwie 3 Jahre. Also insofern... Ja, ich gucke jetzt gerade mal. Ich guck gerade mal. Naja, so Ende also 30. 10.000 Tage, da ist man 27. Ja. Ja, und was hast du gesagt? Na, 27, 12. 12.000? Ja. Also zum Beispiel 11.111, da wärst du 30 gewesen. Ja. 12.000 weiß ich jetzt nicht genau, aber müsste ich auch. Ja, ja, ja, soweit. 12, ich weiß auch nicht mehr so genau. Wir können ja mal folgendes Spielchen machen, gut nach. Ja. Sagst du offen, ohne dass du scheu nee, hast, wie Frauen und so dein Geburtstag, oder nee, sagst du lieber nicht? Nee, sag ich nicht. Gut, okay. Dann, also ich bin am 29. Februar, das haben wir ja schon, ja, schon gesagt und so, gell? Pass auf, machen wir Folgendes. Ja. Ich biete der Sendung was an. Den ja, Leuten, die da so sind und hören. Ja. Und zwar, die können mich jetzt nachher noch oder eben in den nächsten Tagen, aber immer erst ab 13 Uhr bitte. Ich bin ja ein bisschen Langschläfer, gell? Ich arbeite nachts dafür. Ja. Können die mich anrufen? Ich gebe euch auch gerne meine Nummer, da habe ich also keine Angst. Aha, gut. Und dann können die mich fragen, zum Beispiel, wann sie entweder selber oder jemand anderer den nächsten kleinen Geburtstag zwischendurch haben. Genau. Und den können sie dann feiern oder jemand überraschen. Das ist ja das Schärfste, wenn jemand Geburtstag hat. Ja. Das weiß er ja selber meistens, war ja dabei. Ja. Aber wenn jemand den kleinen Geburtstag zwischendurch hat, damit kann man ihn echt überraschen. Stimmt. Und du würdest jetzt also gewissermaßen so einen kleinen Geburtstagsservice anbieten. Richtig, genau, gratis. für toll. Ein paar Tage erstmal. So. Also man kann sich bei denen dann anrufen und fragen, wann hat man mal wieder so rund, tagesmäßig rund, stundenmäßig rund, irgend minutenmäßig so was, ja, rund, man, irgendwie so. Einfach sagen, ja, wann man geboren ist, vielleicht noch, ja, eine Stunde, was man weiß, und dann sage ich demjenigen dann, also nicht sofort, da muss man dann vielleicht eine Stunde oder zwei noch später nochmal anrufen. Ja. Ja? Dann sagt er deine Telefonnummer an, oder? Ja, gerne. Ja, ja, meinetwegen, ja. Das ist kein Problem. Also das ist in Berlin 030. Ja. 453 60 06. Man kann mir auch schreiben, dann gibt's sogar noch die Möglichkeit, so eine ganz spezielle Geburtstagskerze oder Karte zu gewinnen. Sowas verlose ich nämlich jetzt. Oi. Aber damit will ich jetzt keine große Werbung machen. Also wer mir schreibt, der hat eine Chance auf so einen Gewinn. Aber vielleicht solltet ihr dir eine E-Mail schicken. Hast du E-Mail? Ja, aber mein E-Mail ist ein bisschen blöd, da gucke ich nicht so oft rein. Ach so, ja. Nee, aber ich kann ja die Adresse noch sagen. Und dann kann man mir schreiben und legt einen frankierten Rückumschlag bei. Ja. Und dann schicke ich praktisch die ganzen kleinen Geburtstage der nächsten 2 Jahre. Dann kann man sich nämlich aussuchen. Ah. Am Telefon dauert es sonst zu lang. Ja, genau. Ja, da gibt's immer bloß einen. Genau. Also, das wäre ein reiner Schweizer. Ja. Schweizer wie die Schweizer. Also Rainer Schweiz. Schweizer. Ja. Dann in der Brüsseler Straße 43. Brüsseler Straße 42? 43. Das ist nämlich das Kerzengeschäft. Ja. Ja. Und das ist in 13. 13? 353. 353 Berlin, nehme ich an. Genau. Das ist Wedding, der gute Wedding, den du auch so schätzt wie ich. Oder? Der ist, ja, oder? Also den als hässlich zu bezeichnen, ist ein Verbrechen. Gut, Rainer Schweizer, Brüsseler Straße 43 in 13353 Berlin. Genau, zu erreichen unter 453-6006 für den kleinen Geburtstag zwischendurch. Genau. Rainer, ich danke dir für deinen Anruf. Und dann wünsche ich noch eine fröhliche Nacht, gell? Okay, dir auch. Kannst du anonym anrufen, dann kriegst du es auch. Okay. Tschüss. Tschüss. Right now, we're gonna get together and give you a tune that we have a lot of requests for. It's our version of Oh, fun, fun. Dance to jazz for fun, fun, fun. Play jazz for fun, fun, fun, fun, fun. From the start, it had a kind of epileptic charm. It fitted the times. It made jokes and it wept. It laughed out loud. It dozed. And sometimes spoke with regret. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Der asoziale Start in die Zukunft. 15. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also verabredeten wir uns spontan mit Bernd Göke in einer Kneipe namens Pipapo in Schön Berg, tranken Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Ölbaumfrüchte lag, und wir redeten etwas unbeholfen so über dies und das, bis Jürgen irgendwann davon erzählte, wie er eine Übereinkunft mit seinem Lebensmittelhändler an der Ecke über einen Tausch von Waren gegen Geld getroffen hatte. Das führte dann zu Missverständnissen und jetzt habe ich einfach gedacht, dann gebe ich mit ihm einfach und fühle mich immer total gut dabei, ja. Wenn ich so rausgehe und quasi Geld unter den Menschen verteile. Ja, da erntet man wahrscheinlich auch Liebe. Da erntet auch jede Menge Zustimmung, Liebe, Anerkennung, so. Ja. Die müssen wir mal kurz entschuldigen, ich muss mal aufs Klo. Ja, ja. Kein Wunder, wenn man so viel säuft. Meinst du mich oder meinst du ihn? Naja, Bernd natürlich, bei dir weiß ich ja nicht, ob du so viel säufst. Wie viel trinkt er denn immer so? Na, jetzt hat er gerade 8 Bier getrunken. Ah. Tja. Mann. Ist einfach so. Ja, wie ist denn jetzt weiter? Ich weiß nicht, wir können ja in eine Kinski-Bar gehen zum Beispiel. Ich geh, wo ist denn die Kinski-Bar? Ich geh nicht in Bars. In Lübars ist die im Norden. In der Bar, da brauchst du doch Bar jetzt. Da unten brauchst du hier auch. Nein. Natürlich. Stimmt nicht. Ich glaube kaum, dass man hier mit der Kreditkarte zahlen kann. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, wie willst du denn sonst noch zahlen? Na, überleg mal. Per Überweisung? Quatsch. In Naturalien? Nee. Jetzt sag nicht, du willst überhaupt nicht zahlen. So sieht's aus, genau. Zig Brennerei, da haben wir doch schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja und? Ich meine, du kannst doch nicht einfach... Ey, Hartz-IV ist so geil, kriegst so viel Geld, nächstes Mal wenig SPD, oder? Was hat das damit zu tun? Du kannst doch nicht einfach die Zeche prellen. Geht doch nicht. Geht ja heute ohne mehr so einfach wie früher zur Ostzeit, Neuying. Andererseits sollte man natürlich bedenken, dass man quasi auch als Bedürftiger handeln würde, oder? Ich meine, ja. Warum soll eigentlich der Bürger die gerechte Verteilung der Gelder nicht selbst in die Hand nehmen, oder? Außerdem ist das Leben doch sowieso, hat er sowieso die Struktur. Man hat Spaß und dann hat man Ärger. Und dann hat man wieder Spaß und dann hat man wieder Ärger. Komm, wir gehen einfach schnell. Ja. Ganz unauffällig. Lass dir bloß nichts anmerken. Ja. Und dreh dich bloß nicht um. Ich meine, versuch mal klug, man kann ja mal hinkicken. Ja, aber nur ganz vorsichtig. Und? Kannst du irgendwas sehen? Naja, nicht mehr. Das sind wir wahrscheinlich schon weit genug. Und denkst du aber, dass jetzt irgendwie alles vorbei ist? Ja, es scheint mir ganz so. Ist das sau cool, oder? Hey Mann, wir sind aus dem Schneider. Toll. Ja. Aber was macht man da? Wir könnten ja noch in eine andere Kneipe gehen. Ums Geld müssen wir uns ja keine Sorgen mehr machen. Ja, aber sag doch mal, wo denn? Kennst du das Café Wirtschaftswunder? Mhm. Ist ja naheliegend. Naja, geht so. Ist schon noch ein Stückchen die Yorkstraße runter. Oh, scheiße, oder? Ja, hast du einen besseren Vorschlag? Ja,

Jeder lebt sein Leben ganz allein und abends fallen die Sterne. Wir wollen immer artig sein, denn nur so hat man uns gerne. Jeder lebt sein Leben ganz allein und abends fallen die Sterne. Rostkehlchen singen Feeling B a cappella ist die CD oder das war unüberhörbar der Song artig. Ihr könnt hier beim halbautomatischen Anrufbeantworter auch anrufen. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dass ihr mich hier nicht so annervt. 0331 zu Potsdam. Nein, ihr nervt 731 39 32. Ich freue mich doch über jeden Anruf von euch. Na echt mal von euch. Von euch, da freue ich mich über jeden einzelnen. Also selbst 16-jährige Anrufer sind hier herzlich willkommen. Ihr könnt doch hier gerne anrufen. Das ist doch echt, das ist ein reines Vergnügen für mich. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Ich würde es sogar ohne Geld machen praktisch. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331. Ja, ihr dürft natürlich auch den 70 97 110. Halbautomatischen Anrufbeantworter nicht vergessen. Von dem haben wir das dann kann der auch gleich. Halbautomatischer Anrufbeantworter. So. 0331 zu Potsdam. Freundchen. 731 39 2. Mein lieber Freund und Kupferstecher. Mensch, guten Tag, Freund. Das ist doch mal eine Anrede wieder. Wie heißt du denn überhaupt? Ich bin Robert. Robert mit 16, oder? Nee, mit 15. Mit 15, naja. Und 5686 Tagen. Hast du schon angerufen bei dem? Nee, hab ich nicht. Soweit kann man auch selbst ausrechnen. Ja, aber wann wirst du 10.000 Tage alt sein? Ja, naja, das... Ah, siehst du, da kannst du den anrufen. Nee, aber 11... Rainer Schweizer, 453 6006. Naja, kann ich gerne machen. Kannst du machen, da freut er sich. Oder ich hab morgen ein bisschen Langeweile und rechne es einfach nochmal selbst aus. Genau, oder rufst ihn an und rechnest nochmal nach. Probe machen praktisch. Nee, kann ich natürlich auch machen. Oh, nicht doof, oder? Nee. Außerdem kannst du dem auch ganz knifflige Fragen stellen und fragen, wann du mal 1.225.683 Sekunden alt bist. Ist denn das so wahrscheinlich, dass ich das werde? Eine Million Sekunden ist schon zu schaffen, oder? Nee, ich glaube eher nicht so, oder? 1,2 Millionen Sekunden sind durch 60 sind 200.000 Minuten. 200.000 Minuten wieder durch 60 sind 20.000. Erstmal 20.000 durch 6. Also, das machst du mit links. Naja, okay. Naja, also wenn ich rufst du hier an, Rainer Schweizer, 453-6006. 453-6006. Genau. Ja, kann ich ja machen. So schreckliche Orte. Also erstmal Albeck und Heringsdorf. Wieso denn ditte? Sind ja, doch Seebäder. Ja, Seebäder, aber das waren... Also ja, da fahren doch die Bessergestellten hin. Ja, naja, darum ist es ja so schön. Ach so, stimmt. Weil quasi aus Lichtenberg ist man jetzt nicht unbedingt so viel besser... So bessergestellt, dass man sich da sich einen Kaffee leisten könnte. Naja, und sich wohlfühlen würde. Ums Wohlfühlen geht. Ja, weil da nur so pelztragende Sackgesichter mit randlosen Brillen und fetten Autoschlüsseln rumspazieren, oder? Ja, und vor allen Dingen gibt's da keine Einwohner mehr in Albeck. Da gibt's nur noch Touristen. Ach, keine Einwohner. Nur noch Touristen und Kellner. Genau. Und Zimmermädchen. Hotelangestellte, ja. Ja, ja. Eieiei. Und da macht nicht mal mehr das Baden Spaß. Wir waren ja letztens als Klasse. Oder letztens vor drei Jahren. Wieso heizen die das Wasser wahrscheinlich so an, war? Für die Rentner, für die reichen Rentner, die da hinfahren. Ja, und die filtern so die Seealgen und so weit aus. Ehrlich? Nee. Quallen gibt's da auch nicht. Ja. Weil das natürlich sehr merkwürdig ist, weil zur gleichen Zeit auf Rügen kann man nicht mehr laufen. Wegen den Quallen. Ach so, weil die dann echt von Albeck und Heringsdorf dann nach Rügen transportiert werden wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Und dann legen sie so schön an den Strand hin, damit sie noch mehr alte Omas kriegen. Oh, ist das eklig. Ja. Ja. Und wann warst du denn das letzte Mal da? Naja, Albeck gehe ich jetzt aus Prinzip nicht mehr hin. Ja, aber wann warst du das letzte Mal da? Vor drei Jahren. Alleine oder mit Eltern? Oder mit Klasse. So mit Klasse? Ja, mit wohl mit Eltern. Ach so. Und dann seid ihr da so als unerzogene Jugendliche? Naja, unerzogen, also ich... Na, stimmt. Die Klasse, der ist mal ein bisschen wild, aber unerzogen ist man ja, nicht. Welche Klasse war das? Wie viele? Sechste. Ja, ja, da ist man wild und unerzogen, doch, kann man schon sagen. Nee? Naja, wenn du das sagst. Naja, ich frag bloß. Habt ihr so zum Beispiel Kaugummis auf Klingelknöpfe aufgedrückt? Nee, das habe ich noch nicht. Oder Türklinken von unten mit Schuhcreme bestrichen? Nee, das auch nicht. Schade, das ist auch spitze. Nee, das macht man noch nicht. Und dann am besten noch stimmt, das war jetzt bloß ein Test, ob du unerzogen bist. Bist du ja nicht. Dann am besten noch in Albeck. Du bist ja total wohlerzogen. Naja. Also ja, aber andererseits muss man doch vielleicht auch was dagegen. Hat man da nicht auch als unerzogener junger Mensch das Gefühl, dass man da irgendwas unternehmen müsste? Naja, aber das ist ganz schön schwierig, weil da auch ziemlich viel Ordnungshüter und so sind. Ach so. Hm. Naja. Oder Sekundenkleber in Schlüssel, in Schlösser, kann man auch machen. Ja, klar. Also darf man nicht machen, darf man natürlich nicht machen. Mit Auto an der Mann, jetzt wird es hier noch als, oh Gott, oh, Kartoffeln in Auspuff ist auch spitze. Uff, mal, weißt du, wie toll es ist, dich mal... Ist halt auch ein super ist ein Ei in der Mikrowelle. Ja, wie? Weißt du, wie toll es ist, dich mal wieder zu hören? Wieso denn? Ja, wieso hast du mich denn nicht gehört? Kannst du nie hören? Sagen dir deine Eltern immer, war der Junge hört er überhaupt nicht mehr. Nee, er soll mal wieder hören. Sprechfunk zum Beispiel. Dienstag 22 Uhr auf Fritz. Ich hab gelesen, Sprechfunk. Was hast du gelesen? Sprechfunk, der große Sprechfunk. Ach so. Weil ich bin letztens zufällig mal durch die Bibliothek geschlendert. Ja, ach und da hat man dann erstmal einen Hals voll, wa? War denn das wenigstens schön häufig ausgeliehen? Waren schöne viele Ausleihstempel hinten drin? Es gab 3 Stück in der Bibliothek, eins gab's noch. Oh, super. Ja, naja und... Also, wenn man dich so liest, das ist natürlich nicht ganz das Wahre. Ja. Weil er ist dein Dialekt. Da fehlt natürlich der Timbre. Ja. Der Dialekt Stimme. Fehlt auch. Ist ja und der Dialekt fehlt auch, ja. Aber aber ist schon ziemlich... Ach, geht aber in der, das steht in der Bibliothek? Ja, wir haben... Also bei der Philosophie quasi? Nee, zwischen Marx und Schopenhauer? Nee. Nicht wirklich, es stand neben das große Gummibärchenbuch. Ach, du echt? Ja. Oh, scheiße, ehrlich? Nee, du... Buch ist an sich ziemlich lustig. Das also, Gummibärchenbuch? Gummibärchenbuch, ja. Ja, ehrlich? Ja, also, es gab... Ja, wahrscheinlich mit dem Vorwort von Thomas Gottschalk, oder? Nee, nicht wirklich. Also, nee? Oi, oi, oi. Ist irgendwie Gummibärchen und deutsche Fahne. Mein lieber Scholli. Ja. Schreckliche Orte Ahlbeck und Heringsdorf. Und Peenemünde. Fällt mir gerade so ein. Ahlbeck, Heringsdorf. Also, Peenemünde ist echt? Der Ort. Obwohl er eigentlich nicht langweilig ist. Peenemünde, da ist doch aber immer noch die V2-Werkstatt, ja, oder? Ja, wenn man mal den Ort an sich nimmt. Ach so. Das ist eine Straße, wo zwei alte, 5, 6... Omas links und rechts stehen. Nee, 5, 6 Familienhäuser. Ja? Und mehr gibt's da nichts. Ach so. Also ich vermute, also ich denke mich erinnern zu können, dass ich da irgendwo ein Corny gekauft habe. Ja? Auf dem Weg dahin, aber ich glaube, das war ja nie mal in Peenemünde. Corny kaufen, die war wahrscheinlich gibt's nicht mal eine Corny-Ausgabestelle in Peenemünde, oder? Hey, ist nicht mal eine Kaufhalle. Mein lieber Scholli. Das Leben schon aufgehört zu existieren. Es gibt schon triste Gegenden in der ostdeutschen Provinz. Obwohl, das ja nicht, Ostdeutschland ist ja nicht so schlimm. Ostsee, ich meine, man kenne ich von Danzig bis Rostock. So vereinzelt Stellen. Ja, eigentlich ist es schon ganz schön, ne? Das ist eigentlich das Beste. Aber weil es gibt natürlich auch schreckliche Orte in der westdeutschen Provinz. Ja, Westdeutschland kenne ich nicht so viel. Nee, echt nicht? Nee, ich probiere nicht mal eine schöne Schwarzwaldtour? Ja, Saarland kenne ich ein bisschen. Oder mal schön Lüneburger Heide? Na, aber ich war da unten, nee. Wo? Schwarzwald nicht, Lüneburger Heide, nee. Nirgendwo. Lüneburger Heide? Nee. Oder dass man mal nach Oberursel käme, ist mir auch verwehrt. Oder nach Golzow? Golzow? Aber ja, Golzow ist am Osten. Ach so, nee, die hat ja. Aber Oberursel ist im Westen. Ja, oder Ravensburg. Ravensburg? Nee, kennt man nur vom Spielekarton. Ja, aber ich wusste, dass das eine der südlichsten Städte Deutschlands ist. Ist echt eine der südlichsten Städte Deutschlands? Ziemlich weit im Süden. Ja. Aber wusstest du, dass zum Beispiel München östlicher ist als Erfurt? Jetzt schon. Ja, ach so. Ja, ja. Nee, war früher auch schon so. Ja, aber jetzt... Jetzt weißt du. Ist klar. Mein Lieber, du bist ja echt ziemlich genauer. Ja. Robert. Inwiefern? Naja, mit dem jetzt schon. Ja. Zum Beispiel. Man soll ja ehrlich sein. Ich hätte jetzt sagen können, dass ich schon weiß, aber... Nee, hätte ich dir dann auch nicht geglaubt. Ahlbeck, Heringsdorf, Peenemünde. Robert, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, okay. Okay? Ciao. Tschüss. So, dann müssen wir mal wieder ein Stückchen Musik zum... Aber jetzt ist ja schon 2. März, aber trotzdem kann ich ohne Stich dafür. Ja, Gerald, ist bald mal wieder Nachrichtenzeit hier. Du musst da nicht so bräsig auf deinem breiten Hintern rumsitzen, die Beine in Western-Manier auf dem Tisch und dir langweilt in der Nase bohren. Es gibt Arbeit. Es gibt die neuesten Arbeitslosenzahlen. Es gilt, die neuesten Arbeitslosenzahlen und die Fußballergebnisse zu verkündigen. Feiner Herr Kötter, Heinrich! Es ist gleich wieder soweit. Mann, doch, da hast du... Da weißt du nicht, ob der... noch arbeitslos ist schon oder ob der demnächst mal bald arbeitslos sein wird. Aber der Unterschied dürfte nicht allzu groß sein zwischen jetzt und Zukunft. Kötter Heinrich, ich höre dir trapsen. Nee, das heißt ja, Kötter Heinrich, mir graut vor dir, heißt es schon bei Faust. Du, Gerald, sag nur halt schreckliche Sachen. Bitte, was denn? Das Lied mussten wir immer singen, wenn die Suppe aus Baumrinde und Schafgarbewurzeln alle war und das nichts mehr zu essen gehabt. Das finde ich genau richtig. Das habt ihr auch nicht anders verdient, weil irgendwie Leute hier denunzieren in aller Öffentlichkeit und diffamieren. Und das könnt ihr ja immer noch. Und wenn das Suppe, könnt ihr ja immer noch. Suppe aus Baumrinde und Schafgarbewurzeln mal gehabt, dann war die auch gestreckt, so ja. Ja, Gott sei Dank. Dazu, deshalb bist du ja wahrscheinlich noch so schlank und rank wie eh und je. Ja. Ja. Aber es sorgt eben für den vollen Haarschopf. Ja, eine Suppe allerdings. Baumrinde und Schafgarbe. Du weißt gar nicht, wie Wurzeln. Ich dich darum beneide. Ohne Salz und ohne Gewürze. Einfach so. Ja, ist ohne doch toll. Ohne Maggi-Spritzer da drinne. Ja, ist doch super. Hm? Mussten wir jahrzehntelang essen. Ja, und wir haben, wo ich herkomme, wir haben im Januar und Februar haben wir überhaupt nichts gegessen. Schöne Eutersuppe habt ihr gegessen. Wir haben überhaupt nichts gegessen. Wir haben die Euterfetzen, wir haben die Schwammen, Türen abgeschlossen, den Schnee draußen schneien lassen und es war Feierabend. Es gab kein Fernsehen, kein Strom, kein Wasser, gar nichts. 2 Monate im Jahr. Sagen, von wo kommst du nochmal hinauf? Ich weiß es eben nicht mehr. Es ist mir verheimlicht worden. 40 Jahre lang. Du bist doch ein Ostler, Kötter Heinrich. Ja, das denkst du so. Ja, ja, so, naja. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich habe keine Ahnung, ich habe seit 20 Jahren keine Uhr mehr. Soll ich mal sagen, warum es so spät ist? Wer hat mir meine Uhr geklaut? Das war vor 20 Jahren schon. Weil der Heinrich wieder aus dem Büro schlafen nicht hochgekommen ist. Ich guck andauernd um mich rum und ich sehe überhaupt keine Uhren mehr. Die haben ja die Uhren abgeschafft. Wisst ihr, wann die Nachrichten kommen sollen? Die sollen Punkt 30 kommen. Der Punkt 30, wer sagt denn sowas? Und jetzt ist 36 schon wieder. Wo steht denn das sagt geschrieben? Sagt der Chef, sagt der Chef. Das sagt irgendwie... Na, wo steht denn Büroschlaf geschrieben? Wo steht denn Büroschlaf geschrieben? Ich lasse mich hier nicht zum Beamten von dir abstempeln. Das natürlich ist schon mal eine ganz andere Sache. Natürlich. Was habe ich denn getan die ganze Zeit da draußen? Kennst du Nachrichtensprecher Mikado? Du achtest doch gar nicht drauf, kennst was ich da draußen tue die ganze Zeit. Kennst du das alte Spiel Nachrichtensprecher Mikado? Wer sich als erster bewegt, hat verloren. Ah, genau. Das ist ganz toll. Ja, Herr Kötter Heinrich. Ja, ich ja, was auch hast du denn draußen getan? Ja, gar nichts. Ich habe gepennt genau, eine Stunde doch lang. Deshalb habe ich ja auch überhaupt keine neuen Nachrichten, wie, sondern das wie Blatt von letzter Stunde ja, noch wieder dabei. Wie kannst dabei du denn was machen, ohne dich überhaupt zu bewegen? Wir wollen nicht nachdenken. Nein, wo ich herkomme, wir haben im Februar und März 2 Monate gepennt. Ich habe dich ja draußen der gesehen und war die ganze Zeit unsicher, ist das jetzt das Holzhuhn? Aber nun steht ja vorne im Foyer. Das kann nur Kötter Heinrich sein. Ich kenne das nicht anders, als im Februar und im März zu pennen. Bewegt sich sturer Gesichtsausdruck. Druck kann quasi nur Holzhuhn oder Kötter Heinrich sein. Ja, so muss es sein. Ich finde das gut so. Ja. Oder man gewöhnt sich eben an die Sachen, in die man einfach reinwächst. Belzig! Und reinlebt. Belzig! Ja, mach doch. Wenn Fritz rund um Belzig dann 91,9. Ja. 91,9. Fritz Info. 0:37 ist es inzwischen. Das Wetter in der Nacht erwarten uns viele Wolken und neuer Schnee bei Tiefstwerten zwischen -2 und -6 Grad. Auch morgen wird es wieder wolkig. Die Sonne lässt sich nur ganz selten sehen. Ungefähr wie Gerald Kötter Heinrich. Es gibt leichten Schneefall bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und +2 Grad. Und jetzt die Meldungen mit demselben. Die internationale Nahostkonferenz in London hat den Reformkurs von Palästinenserpräsident Abbas unterstützt. In der gemeinsamen Abschlusserklärung wird Israel aufgefordert, die Zusagen zur Umsetzung des Nahostfriedensplans einzuhalten. US-Außenministerin Rice sagte, ein palästinensischer Staat aus versprengten Gebieten werde nicht funktionieren. Der oberste Gerichtshof der USA hat die Todesstrafe gegen Jugendliche untersagt. Mit dem Urteil wurde eine in 19 US-Staaten geltende Praxis außer Kraft gesetzt. Damit dürfen Täter nicht mehr hingerichtet werden, wenn sie zur Zeit des Verbrechens jünger als 18 Jahre waren. 2 US-amerikanische Bürgerrechtsgruppen wollen Verteidigungsminister Rumsfeld verklagen. Sie machen ihn für die Misshandlungen in US-Gefängnissen im Irak und in Afghanistan verantwortlich. Die Organisatoren wollen die Klage im Namen von 8 Männern einreichen, die während ihrer Gefangenschaft von US-Soldaten misshandelt worden sein sollen. Der Nachkriegsrekord bei der Zahl der Arbeitslosen hat den Streit zwischen Bundesregierung und Opposition verschärft. Die CDU warf der Bundesregierung vor, sie habe vor der Arbeitslosigkeit kapituliert. Bundeskanzler Schröder nannte die neuen Zahlen bedrückend, es gebe aber keine Alternative zu den Reformanstrengungen der Regierung. Im Fußball-DFB-Pokal stehen Schalke 04, Werder Bremen und Arminia Bielefeld im Halbfinale. Warum? Schalke hat im Viertelfinale Hannover 3:1 geschlagen, Bremen hat bei den Bayern Amateuren 3:0 gewonnen und Bielefeld hat Rostock 1:0 geschlagen. Und in der deutschen Eishockey-Liga haben die Berliner Eisbären bei den Hamburg Freezers mit 4:1 gewonnen. Der Verkehr auf Fritz, A2 Berlin Richtung Magdeburg. Vorsicht zwischen Netzen und Brandenburg an der Havel. Da hat es einen Unfall gegeben und da steht noch ein liegen gebliebenes Auto im Kurvenbereich. Und Stadtverkehr Berlin-Zehlendorf, die Wupperstraße ist in Höhe Götzallee nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Ansonsten gute Fahrt. Sollte man sich eigentlich vorm Büroschlaf, sollte man sich da auch die Zähne putzen oder kann man das so machen? Naja. Büroschlaf immer ohne Zähne putzen. Eine Woche keine Zähne putzen und dann immer wieder Büroschlaf halten. So, Gerald, jetzt aber ab, raus. Ich will mich da überhaupt nicht drauf einlassen, diese Büroschlaf. Lass mich in Ruhe damit. In den Schreibtisch. Ja, deck dich schön warm zu mit den Nachrichtenblättern hier, dass du dich nicht noch mal wegholst. Mann, ey, du musst da echt für 4 Positionen die Fußballmeldung, oder? Naja, gut. Ja, immer. Ja. Immerhin. Okay, schön, dass du hier warst, dass du die Zeit gefunden hast, hier die Nachrichten zu verlesen, Gerald. Bitte. Dankeschön. Tschüss. Der Fahrer des roten Ford Ka Student mit dem amtlichen Kennzeichen wird gebeten, sein Auto ab kommenden Montag bei Fritz zu gewinnen? Gewinn dein eigenes Auto bei Fritz. Einen Ford Ka Student. Dein Einstieg in die Welt der automobilen Fortbewegung. Eine Aktion von Fritz und ein Auto von Ford. Nicht nur für Studenten, aber auch ab kommenden Montag und im Radio. Preis der Musik. Fritz. Student, Student, Student. Der wahre Spruch lautet, fährt der alte Lord Ford, fährt er mit dem Ford fort. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Hier wird was gelogen auf dem Sender, nicht zuletzt durch meine Person. Wie der Kollege Kötterheinrich zu Recht bemerkt hat. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Hallo, ein Gummibärchengedicht. Lass, ich gehe erstmal pinkeln. Moment. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi, Kuttner, ich bin's Wolle. Sag mal, Kuttner, ich hab irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem verdammten Geschlechtsverkehr. Also nicht heterosexuell und homosexuell. Sag mal, kann es sein, dass die Menschheit irgendwie sich ein bisschen unwichtig. Sag mal, wie kann man sich mit seinen Geschlechtern so unwichtig sein und sich vermehren? Ich mach mir Sorgen über die Überbevölkerung, Kuttner. Ich denk jetzt auf, darf ich auflegen? Tschüss. Frau Merkel. Intellekt. Was ist das? Die Deutsche Bahn mit ihrem Fahrplan? Wie macht man Kristallglas? Oder Google Suche Kaplan? Technische Probleme? Das Herz schlägt schlecht? Die irrigene Zone? Überhaupt ist das echt? Der Intellekt? Was ist das? Wohl ziemlich. Was? Ich? Intellekt. Ich bin wie Gott und Gott ist wie ich. Ich bin so groß wie er und er so klein wie ich. Er kann nicht über mir und ich nicht unter ihm stehen. Ich bin wie Gott. Die Silvia, glaube ich, heißt, die hatte sich ja nun wirklich eine Stelle aus dem Neuen Testament ausgesucht. Die kann man doch zumindest noch darüber diskutieren. Wer selber ohne Fehler ist, werfe den ersten Stein. Das ist eine der extrem wenigen Stellen, über die man noch zumindest sprechen kann. Aber das Allermeiste aus der Bibel ist nur Schutt, ist nur Abfall. Es ist nicht zu verwenden. Schöne Grüße an jeden fünften Erstwähler in Sachsen und an die Landtagsfraktion der NPD. Äpfel werden nur braun, wenn sie faulen. Schöne Grüße aus Sachsen. Exil, immerfort. Entfernte Verwandte, entfernt im Tod, aus dem Tag geschnitten, ins Totem geschlagen, entfernte Verwandte. Ja, hey Kuttner, heute wieder Fanny van Dannen. Irgendwie wollte ich doch mal sagen, kannst du dem nicht mal eine E-Gitarre in die Hand drücken und ihm sagen, er soll mal ein paar englische Texte machen, sich vielleicht eine Band suchen oder irgendwie sich weiterentwickeln? Fände ich ganz wichtig. Hallo, ich bin Senior Development Sales and Consulting Product Replacement Supervising Assistant Manager im Face-to-Face Offspring Marketing Support Bereich. Aber nur nebenbei. Eigentlich bin ich Schadstürmer. Ja, Melli, hier ein Tipp für dich. Du bist die durch diesen schrecklichen Autounfall Freunde verloren hat. Mir ist was Ähnliches durch ein Busunglück passiert und du sagtest, dass du mit Therapie gar nicht klargekommen bist. Versuch einfach weiter. Such dir einen anderen Therapeuten oder such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Das ist einfach total wichtig. Und wie Kuttner schon richtig sagte, versuch es nicht zu verdrängen. Du musst ganz, weil du staust es nur auf, wenn du nicht drüber sprichst. Versuch dich nicht abzulenken. Du musst es aufarbeiten. Ich habe 1,5 Jahre dazu gebraucht. Ich liege hier gerade auf dem Kontinent, also Kontinentendriften, Punkt, wo dann sich alles verschiebt, so jahrelang, und dann plötzlich nach 10.000 Jahren überlegt sich das immer doch weiter und dann blieb die Erde. Bestimmen Sie mal meine Position, also weil die ist fürchterlich. Also ich stecke hier völlig mehr oder weniger im Stau. Na, eigentlich wollte ich ja jetzt das Wort Kontinentaldrift erklären, aber hier im Lexikon steht leider nur Kontinentalverschiebung. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. So, nun das Gummibärchengedicht. Ist zwar nicht von mir, aber trotzdem ganz süß. Lass mich dein Gummibärchen sein, das du vernaschen darfst allein. Ich bin vom Scheitel bis zum Zeh dein kleiner Liebling aus Gelee. Komm mir doch nicht mit anderen an, mit diesem Schwein aus Marzipan. Ich brauch kein Gummi in der Nacht, denn ich bin ganz daraus gemacht. Und zum Nachtisch komm ich dann als Schokoladenweihnachtsmann und als Hase aus Nougat mach ich dich selbstverständlich satt. Ja, es geht noch irgendwie weiter, aber ich glaube, das reicht. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. In schützen wir. Die Waffe in der Hand, die Waffe in der Hand. So stehen wir zur Mitternacht für unser freies Land, für unser Land. Wir fürchten nicht die Jahreszeit, wir schauen ihr ins Gesicht, wir schauen ihr ins Gesicht. Wir halten Wache für den Tag, Gewitter stören nicht, sie stören uns nicht. Wenn unsere Kolonnen vorüber marschieren, dann winkst du am Fenster und wartest auf mich. Dein Herz soll unseren Weg begleiten. Ich bin stolz, meine Liebste, ich grüß dich. Ich bin stolz auf den Dienst, der mir liegt. Dein Herz soll unseren Weg begleiten. Ich bin stolz, meine Liebste, ich grüß dich. Ich bin stolz auf den Dienst, der mir liegt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, Mann, Kinder, jetzt zum also Ansatz, weil tendenziell ist die Sendung ja irgendwie quasi eigentlich fast eher vorbei. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist Zärtlichkeiten austauschen. Hallo. Ja, Abend, Kutti. Ja, du wolltest jetzt Zärtlichkeiten austauschen? Nicht direkt. Naja, direkt ist ja auch nicht. Ist ja, wenn, dann telefonisch. Wer bist denn du? Ja, wer wohl? Na, wer wohl? Ja, der Architektensohn. Du fliegst gleich raus, wenn du jetzt hier Wiedererkennung voraussetzt. Ach so, ja, ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet. Jakob. Jakob. Ja. So, ja, Tag, Jakob. Ja, Abend. Ja, schreckliche Orte, dafür ist doch dein Vater auch zuständig, oder? Ja, der war mal Planungsamtsleiter in Dortmund und Dortmund ist ja ohne Perle der deutschen Architektur. Ja, nee, deswegen ist er ja auch wieder zurück nach Berlin. Ach so? 10 Jahren, 11 Jahren? Und um hier den Potsdamer Platz hochzuziehen, oder was? Du wirst lachen. Er war wirklich... Nein, lachen werde ich da nicht. Was war er? Er war wirklich am Sony Center beteiligt. Am Sony Center? Das ist mir echt peinlich. Mein lieber Scholli. Da war der wirklich irgendwie beteiligt. Eieiei. Ja. Na, dafür wird er irgendwann nochmal an die Wand gestellt werden. Ja, vielleicht, glaube, naja, vielleicht auch nicht. Na, wird ja in Deutschland. So. Na, da hast du ja wahrscheinlich doch einen spezifisch kritischen Blick, was schreckliche Orte betrifft. Ja. Was ist denn dein schrecklichster Ort? Ja, Dortmund, doch. Dortmund? Ja. Ja. Wo dein Vater Planungsleiter war. Na, sag mal, hätte der da nicht schöne Kinder, schöne Spielstraßen und Kinderspielplätze einrichten können? Naja, dafür gibt ja gar keine Autos da. Nein, aber irgendwie... Wie, gibt keine Autos da in Dortmund? Gibt es keine Autos? Ja, schon, aber jetzt nicht so, das ist nicht genug. Also es ist, der Verkehr am Potsdamer Platz ist schon enormer, denke ich mal. Echt? Ja, doch. Nee, also Dortmund ist das Problem viel tiefer. Und denke ich, also, wie umschreibe ich es? Das sitzt viel zu tief in Dortmund drin. Die sind alle viel zu konservativ, um sich an irgendwas Neues, Schönes ranzuwagen. Oder halt das Altes zu pflegen. Ja. Aber das ist alles so verrußt von den Kohlekraftwerken. Also du würdest sagen Dortmund, schrecklichster Ort. Ja. Also ich dachte, ich habe gleich an Städte gedacht, als du das sagtest und nicht so an Orte. Ja, an Städte, ach so, ja. Und habe dann überlegt, naja, was gibt's denn noch für uns für Orte und so, aber ja. Ist mir eigentlich nichts anderes eingefallen. Jakob, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, wollte ich eigentlich auch hauptsächlich mich melden, um mich für das Ofenlied zu bedanken. Ah ja, prima. Ja, okay. Gut. Naja, so groß. Tschüss. So großherzig bin ich eben. So, hallo? Ja, bin ich da richtig bei Fritz? Ja. Na, du klingst ja jetzt so, wie wenn du jetzt spät abends noch hier Zärtlichkeiten mit mir austauschen wolltest. Ja, ich wollte nur was sagen zu den schrecklichsten Orten. Ach, was sagen? Na, sag mal. Na, Bad Oeynhausen. Wo? Bad Oeynhausen. Wo ist denn das? Das ist da oder Bergland, Weserbergland. Also und? Wenn du von Hannover rüberfährst. Mach ich ja nicht. Da kommst du nach Bad Oeynhausen. Ah, passiert mir aber nicht. Warum nicht? Ja, weil ich das nicht mache. Ich bin doch nicht blöd und fahr von Hannover rüber nach Bad Oeynhausen. Ja, aber das ist der grässlichste Ort der Republik. Ach so. Was hast du denn da gemacht? Du bist da mal von Hannover so rübergefahren wahrscheinlich, wa? Ja, ich bin von Berlin gekommen und nein! Bin rüber. Und denn, warum? Warum bist du dann nach Bad Oeynhausen gefahren? Na, ich hatte da was vor. Also, was denn? Was denn? Na, ich hab da mich da drum gekümmert, ein bisschen Infrastruktur zu besorgen, aber... In Bad Oeynhausen? Was heißt denn Infrastruktur? Wollt ihr Straßenbahnschienen klauen oder was? Infrastruktur das besorgen? Das kenn ich doch. Buntmetalldieb, du Strolch. Ja, genau so. Sah das aus. Ja, genau. Und da wollte ich jetzt in Bad Oeynhausen, wollte ich wieder zurück nach Berlin. Und Bad Oeynhausen ist einfach der grässlichste Ort. Weil es hat kein Ortsausgangsschild, oder? Wenn man da erstmal drin ist, kommt man nicht so schnell raus. Genau so sieht's aus. Siehst du, sagt ja doch. Ich wollte nämlich nach Berlin fremden. Ja. Und das war ganz schlimm. Also, ich bin wunderbar hingekommen. Ja, rin kommt man. Aber wenn man erstmal, das ist so ein Reusenprinzip. Genau. Ei. Genau. Ja. Aber Gott sei Dank, irgendwie bist du ja doch wieder zurückgekommen. Ja, aber nur dank www mit Fahrgelegenheit.de. Ah, Schwein gehabt. Ja, super. Okay, dann danke ich dir für deinen Anruf. Genau, und das war der Punkt, das wollte ich nur sagen. Bad Oeynhausen ist auf jeden Fall auf der Top-Liste Nummer 1 vor Hannover und auf jeden Fall vor dem Potsdamer Platz. Gut, du war ja eigentlich ja nach Hannover. War ja gut. Und vor Marzahn und das wollte ich nur gesagt haben. Okay, vielen Dank. Ganz wichtig. Tschüss. Jo, merkt ihr das? Ja, mehr mache ich. Tschüss. Ja, ich fahre nicht von Hannover nach Bad Oeynhausen. Hallo? Mülheim an der Ruhr. Warum das hier? Naja, weil die Anja daherkommt. Ach so, echt? Ja. Wusste ich gar nicht, dass sie daherkommt. Ciao. Tschüss. Ja, hallo? Du bist stark, ich decke dich. Ja, denkst du dir? Hallo? Wollen sie alle? Hallo? Hallo? Ja. Wollen wir? Anna. Ja, Anna. Vom Jugendamt. Ja. Fürs Jugendamt. Ja? Bist du da jetzt, was, jetzt trinkst du da gerade deine Kaffeesahne mit Kümmerling oder was? Meine Kaffeesahne mit Kümmerling. Mein lieber Scholli, was lachst du denn da? Nee, ich hab hier ein, was ist denn das hier? Kölsch. Kölsch? So. Bier aus Reagenzgläsern, ist so weit für Vollbekloppte, hallo? Ja. Na, ja. Wir finden keine Cocktailbar in Berlin. Hilf uns mal weiter. Ja, wisst ihr, ohne, da müsst ihr ein bisschen aus dem Arsch kommen, ist da bloß los hier, für die liegen so überall. Ist da überall, wo denn? Ey, überall, wir sitzen jetzt hier in der Haifischbar und hier ist absolut verzerrt. Haifischbar? Wo ist denn die? Die ist neben dem Darkside. Ach so, na, ich ja ohnehin. Bin ich ja, weiß ich doch ohnehin, kenn ich mal doch ohnehin aus. Na, dann muss man eben zu Hause selber da eine Bütze Kaffeesahne nehmen und einen Kümmerling drin drehen und dann hat man jede Menge Spaß. Nee, natürlich, ja klar. Oder nimmst dir eine halbe Zitrone und machst ein bisschen Brennspiritus ruf und einen Löffel Vanilleeis und sagst es Caipirinha. Was? Geht doch hoch. Was soll ich mir bestellen? Merkt doch keiner. Nee, sollst du ja nicht bestellen. So, ich hab hier diesen Kuttner am Apparat. Magst du ihn mal sprechen? Nee, der Typ, der hält mir sowas auf den Keks. Brrr. Ich glaube, der hat ja gleich Schluss. Ich will nicht mit ihm reden. Nee, doch, der hat jetzt gleich Schluss. Du was? Vergisst gleich Schluss? Ja, na logisch. Ach gut, na. Ja, das Leben ist so hart, oder? Das ist richtig hart. Ja, hast du jetzt mal überlegt, was ich machen kann gegen meinen Vaginismus? Nee, Männerbekanntschaften suchen, würde ich mal sagen. Nein, man nennt mich ja eigentlich auch die Klemmschwester. Ach so. Ja. Ja, super. Na, ja, da kann ich dir jetzt aber ohne weiterhelfen. Warum nicht? Na, wir sind auch nicht. Therapeut. Was? Ich denke, du bist Therapeut. Ja, aber es gibt Herausforderungen, die muss man selber bewältigen. Und da, die kann man nicht an so einen Therapeuten delegieren. Und Schizo bin ich auch. Schizo bist du auch? Ja, klar. Ja, stimmt, du hast eben schon mit zwei Stimmen gesprochen, oder? Ehrlich? Ja. Ich mal die andere Stimme. Mein Lieber. Hallo Kutti. Hier ist die Mann, das ist aber echt eine total andere Stimme hast du aber jetzt auf einmal. Na klar. Ja, super. Ich bin da nicht die Beka, ich bin da die Anna. Ja. Ja, ist klar. Und ich bin euer Therapeut. Ja, aber ihr müsst nicht denken, dass ich in einer monogamen Ehe lebe. Nee, aber bist du verheiratet? Naja, logisch. Nein. Ja, aber klar. Aber heute ist ja dein Kollege da, ne? Naja, aber bis zum Haarspitzen, was? Markus Seifert. Ich habe nur noch Markus Seifert. Ja, macht es doch. Wie heißt der, Markus oder Marco? Nee, aber ihr macht euch keinen Begriff von Gerald Kötter Heinrich. Was? Gerald Kötter Heinrich, der alte Dingster-Suppenesser. Mann, wir müssen jetzt hier Schluss machen. Sag mal, euretwegen mache ich jetzt hier noch Überstunden oder was? Ja, mach doch, du schreibst ja auch. Nee, natürlich überhaupt ja nicht. Ey, froh, ich bin echt ein ordentlicher deutscher Beamter. Da fällt Freitag um eins macht jeder seins. Du bist ein deutscher zweiter Klasse, nicht mehr und nicht weniger. Ja, deutscher Beamter zweiter Klasse, genau. Was? Der, was natürlich, genau. Der sich hier mit so visamäßig für ukrainisches Geld im Radio verdingt. Ehrlich? Weit will er, ist na klar. Ah, 13, ne? Ja. Nein, so viel. So, jetzt machen wir, nein, jetzt. Sonst hätte ich dem schon längst ein Kind gemacht. Ja, wem? Kötter Heinrich? Ja. Hör auf, du. Der hat schon so Säulen genug. Wobei, ein bisschen Kindergeld würde dem, glaube ich, auch anzuschmecken. Was? Ein Kindergeld? Bisschen Kindergeld, Gerald? Willst du auch so ein bisschen Kindergeld abzocken? Hier werden gerade unsittliche Angebote getätigt. Wieso denn das? Kindergeld. Was ist mit dem Kindergeld? Kindergeld, na, der will auch Kindergeld haben. Wer will Kindergeld na, haben? Na, Gerald Kötter Heinrich. Wer gewinnt? Ja, da nickt er, da nickt er. Wer, da winkt er? Nicken, nicken. Nicken. Du guckst zu viele Teletubbies. Mit dem Kopf, Icke? Nee. Ernsthaft? Nee, ihr. Köttner, muss ich mir Sorgen machen? Kinder, jetzt trinkt ihr mal da euren Kaffeesahne und Kölsch, um Gottes Willen. Sag mal, ihr seid aber echt runtergekommen. Socke. Ihr seid aber runtergekommen. Was sind wir? Ihr seid runtergekommen. Runtergekommen? Ja. Ja, wir sind gesagt. Auf dem Tiefpunkt. Ich meine, ihr kommt aus einer Gegend, wo nichts ist außer Gegend. Zur Straße. Und jetzt haut er hier in Berlin auf die Kacke oder was? Ja, aber hier. Mann, Mann, die echt. Diese Provinzeier, ey. Unglaublich. Genau. Ja, oder? Die Scheiße. Wollen dann Dienstagabend um eins die Puppen tanzen lassen. Dabei sind sie selber, ihr seid die Puppen, ihr müsst tanzen. Ruf auf den Tisch. Auf den Tisch? Ja, genau. Die Zeiten sind vorbei. Ich hab doch Speck. Ja, die Zeiten sind vorbei, klar. Das hält keinen Tisch mehr aus, ist klar. Ja, ja, ja, ja, ja, ich wollte nur mal so anklagend formuliert haben. Ist schon klar, das hält keinen Tisch mehr aus. Nee, das sowieso nicht. Genau. Damit ich verabschieden wir uns mal, oder? Ehrlich? Ja, genau. Oh, ja. Ich bin ganz schön traurig. Tschüss, schöne Feier noch. Ja, Dito. Ja. Sag mal, wer spielt denn da hinten so eine Kindergitarre? Naja, ist jetzt real. Das ist Haifischbar. Ja, ja, Haifischbar, Haifischbar. Ja, ihr seid wahrscheinlich in so einem ausgelagerten Kinderladen. Soll ich abholen? Nee. Mann, das klingt echt wie eine Drohung. Super, ja, ja, ja. Zwei Weiber mit Dachlatte vorm Zaun. Wir stehen vorm RBB-Haus. Ja, ja, super. Okay, 1A, ja, ich suche ein Hinterhaus. Ja. Tschüss. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Dachte ich mir immer, mach was Ungefährliches, ohne brennende Flüssigkeiten, nicht in allzu großer Höhe, hier zum Radio. Haha, denkste. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Dienstag um 22 Uhr, dann seid ihr hier aber allein in der Leitung, sonst gibt's Ärger. Mann! Bin ich heute aber echt gut drauf hier. So, und jetzt hört er weiter schön zu. Tschüss! Ein Wunder. Frau Niemeyer, Tag ihr Lieben.